Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Ich bin der Fabian. Und wir sind heute zusammengekommen, nach langer Zeit endlich mal wieder, freue ich mich, den Trant begrüßen zu dürfen erstmal. Mhm. Du warst ja lange Zeit weg, Trant. Hast viel gearbeitet und so weiter. Nö, ach, hättest du Bescheid gesagt, wäre ich gekommen. Jetzt, ja. So ist es. Ich habe Bescheid gesagt und dann sagst du, was, ich spiele doch Deus Ex gerade. Okay, ja, ich komme. Ja, gerade jetzt, ich habe verpasst, aber ja. Egal, jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. Und erstmal darf ich begrüßen in unserer Runde den werten Fabian. Genau. Danke, dass du Zeit gefunden hast, uns mit uns hier hinzusetzen. Du weißt natürlich nicht, was es direkt bedeutet, aber jetzt ist dein halber Tag weg. wenn wir dann erstmal anfangen mit dem, was wir machen wollen. Heute sind wir nämlich zusammengekommen. Wir wollen ein spezielles Thema besprechen. Wir haben natürlich in den letzten beiden Staffeln des Plauschangriffes immer mal Konsolen-Specials gemacht, je nachdem, wenn es dann anders gegeben hat. Die PlayStation 1 ist 15 Jahre alt geworden, die PlayStation 2 10 Jahre alt geworden. Wie viele Teile hatten wir da gehabt? 5? PlayStation 2 waren 4 Teile. Ich habe es ausgemessen, bei iTunes zusammengenommen waren alle PlayStation 2 Teile 9 Stunden und 12 Minuten lang. Ach du Scheiße. Ja, aber es waren ja auch 4 separate Casts, muss man sagen. Also da haben wir uns ja nicht zurückgehalten, was es angeht. Es war eine sehr, sehr große Liste. Also, und wir haben ja auch das größte, wichtigste dort abgefeiert. Warum wir uns heute zusammengesetzt haben, wir feiern dieses Jahr wieder einige Konsolenjubiläen, unter anderem auch von Nintendo einige. Und in Japan wäre es am 23. Juni soweit. Ah. Da ist der Release nämlich gewesen in Japan des Nintendo 64. Das wusste ich nicht. Doch, ich wusste es. Ich habe es aber auch nachgeguckt. Du hast es nachgeguckt? Ja, ich habe auch. Aber bei uns kam es doch es sollte am 1. März 97 kommen. Kam es doch auch, kam, oder? Nee, oder? Es kam eine Woche später, okay, oder? Okay, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich dann halt auf der Suche nach dem Gerät rumgestolpert bin in Frankfurt und habe es gesucht und es gab halt zu wenige, trotz Vorbestelleraktion. Oh, ja, da können wir gleich in Ruhe drauf angehen. Aber auf jeden Fall ich dachte, es kam am 20. Ja, ich glaube, es war ein bisschen verspätet auf jeden Fall wegen der großen Vorbestellaktion, die ich damals so knapp verpasst habe. Aber wie gesagt, da quatschen wir gleich drüber. 23. Juni in Japan ist es soweit gewesen, kam das N64 auf den Markt. In den USA war es der 29. September gleichen Jahres und in Europa war es eben der 1. März, also offiziell 1. März 1997. Da kann man sagen, wir sind eigentlich jetzt in der Phase des 15-jährigen Jubiläums und ich mag es kaum glauben, in Sachen N64 mit der Zahl 15 einfach denken zu müssen, weil das scheint so Ewigkeiten weit her zu sein eigentlich. Das ist doch das brandneue Project Reality, Mann. Ich habe mich noch drauf gefreut, also Sachen gesammelt, Schnipsel gemacht und so weiter. Lass uns doch mal ein bisschen weit vorgreifen, weil mittlerweile ist natürlich viel Zeit ins Land gegangen. Nintendo hat etliche neue Konsolen gemacht, die haben gerade die Wii U in der Arbeit, die wieder was machen. Also das N64 hatte aber schon eine gewisse Sonderstellung gehabt. Du hast gerade kurz angesprochen, Trant. Ich glaube, es gab wenige Konsolen, wo ich mich persönlich in meinem Werdegang, wir sind ja aus einem ähnlichen Alterszyklus hier, wo wir dann gerade damals angefangen haben, Zeitschriften zu lesen und so zu machen, da war ich schon informierter Gamer. Ne? Und als die Konsole gekommen ist, dann hat sie richtig angefangen, das fand ich mit dem Super Nintendo nicht so. Ja. Da hast du gelesen schon im Vorfeld, hey, Nintendo plant was Neues, was Geiles, es wird der Nachfolger zum Super Nintendo. Erzähl doch mal ein bisschen so, woran kannst du dich so die ersten Sachen in Richtung N64 oder wie es damals bekannt gewesen ist als Project Reality. Woran kannst du dich da vielleicht erinnern? Was kommt dir ins Gedächtnis? Also mir kommt ins Gedächtnis, dass halt PS1 und Saturn zu dem Zeitpunkt schon gab. Die 3D-Grafik war mehr oder weniger neu im Konsolensektor und es war auch geil, aber mir hat damals schon gestunken, dass es alles so blockig war. Und dann kamen die ersten Bilder von Nintendo, die halt gesagt haben, wir hauen voll die Technik Kiste raus mit 100 Megahertz, was damals richtig viel war, glaube ich. Ja, also da, es hat ja quasi die Hutschnur wegplatzen lassen, also 100 Megahertz. Ja, und auch 64-Bit-System klang natürlich auch nach viel. Und es war ja wirklich das Erste, nachdem der Jaguar ja behauptet hätte, es wäre ein 64-Bit-System, was es gar nicht war. Er war 4x16-Bit, glaube ich, oder? Die haben einfach zusammengezählt mit den Chips, die dann da drin waren. 2x16, ach, was weiß ich. Und das Lustige ist, dass man eigentlich gar nicht wusste, was das konkret bedeutet, aber man dachte, das ist geil. Super Nintendo hatte 16-Bit, N64 64-Bit, das muss ja auch 4x so geil dann sein. Das fand ich toll, wo der in irgendeiner Episode hat der Angry Video Game Nerd das mal aufgegriffen, dass er diese Epoche, die Bit Wars genannt hat, wo jeder mit seinen Bits rausgeprotzt hat. Ja, es war auch merkwürdig, diesen Wechsel dann zu sehen, spätestens wie die PS2-Generation wurde ja nicht mehr 128-Bit genannt. Ich glaube, Dreamcast wurde noch dann so in Bit angegeben, aber danach war es eigentlich weg, oder? Also ich glaube, dass man am Anfang der PS2-Ära hat man schon ab und an nochmal gehört, dass es eine 128-Bit-Konsole war. Am Anfang, aber nicht mehr so lange. Aber dann ist es echt verschwunden und bei PS3 und Xbox und also Xbox 360 und Wii, da hat kein Mensch mehr davon gesprochen. Es war ja auch beim Jaguar so eine leichte Enttäuschung, weil zuerst war doch der Panther angekündigt, oder nicht? Und da sollte der nicht 128-Bit haben? Also Atari hat natürlich, Panther war ja so, dass auch das von Atari meinst du, der Panther. Ne? Ja, also den sie geplant haben. Atari hat immer damit ein bisschen gemauschelt. Also man muss ein bisschen bei diesen Zahlen dann erklären. Natürlich heutzutage hat man es nicht mehr so präsent als Gamer. Früher waren Bits eben alles. Ja? NES war 8-Bit, Super Nintendo Mega Drive 16-Bit, PlayStation 32, N64, 64-Bit, gleich im Namen eben sogar mit dran verbaut. Dann konntest du daran eben so das Merkmal dann festhalten, was die Zahlen bedeutet haben. Ich glaube, es war, wie breit der Speicherbus der Konsole ist. Also muss ich vorstellen. Totaler Schwachsinn. Also, ja, natürlich, das ist so eine eigentlich so technische Sache. Es bedeutet einfach nur, wenn man sich den Arbeitsspeicher so vorstellt, wie so eine große, breite Straße und dass da eben mehrere Spuren nebeneinander sind, dass gleichzeitig mehrere Autos fahren können. Oder die Autos sind dort eben die Datenpakete, die darüber geschickt werden. Stimmt, schön erklärt. Mehr Bits bedeutet eben mehr Geschwindigkeit beim Daten, Daten übertragen, automatisch also mehr Speed. Und für uns als Gamer hat sich eben manifestiert, je größer die Zahl, umso schneller, umso fixer, umso geiler die Konsole, auch wenn es gar nichts mit den Grafikchips, mit den speziellen Sachen zu tun hatte. Was Atari gemacht hat, die waren damals schon, wo der Jaguar dann im Anbauen war und mit den Panther-Sachen, die sie geplant haben und so weiter, die haben gemauschelt gerne mit der Nummer. Mhm. Ja, die haben eben Chips eingebaut und Sachen gemacht, wo sie dann einfach zusammengezählt haben, okay, wir haben 16-Bit-Bus, da haben wir noch einen Prozessor, der ist 16-Bit und der Soundchip auch noch. Hauptsache, die konnten diese Nummer draufschreiben, aber natürlich, was du als Gamer unter 64-Bit erwartet hast, der Jaguar ist maximal eine leicht aufgebrezelte Variante des Super Nintendos fast gewesen von der Technikleistung her oder vielleicht vergleichbar mit dem 32X, wer sich an das Machwerk noch erinnern kann. Ich weiß, damals noch zu Super Nintendo Zeiten habe ich sogar meinen Eltern irgendwie mit in den Ohren gehangen, dass das Ding 16-Bit hat. Weißt du, als hätte ich die damit überzeuten können, so, da hat der Junge recht, ey, dann muss mir dem das kaufen, 16-Bit. Ja, du sagst einfach 16-Bit und du erwartest, dass deine Eltern gleich, ich glaube, er weiß, wovon er redet, ja? Ein Mann von Welt. Wie die Typen, die Rügenwalder Wurst kaufen, ja? Er kauft all diese Wurst, der weiß Bescheid. Ja. Und ja. So war das dann eben mit dem Bits gewesen. Wir hatten zu der Zeit, du hast ja gesagt, die blockige Grafik, PlayStation und Saturn, natürlich. Wir waren Anfang der 90er, alles hat sich ja auf 2D-Grafik dann ausgerichtet. Mega Drive, coole 2D-Grafik, Super Nintendo, noch einen Tacken aufwendiger sogar als Mega Drive. Währenddessen hatte aber PC schon angefangen und da mussten ja alle drüber schielen, weil dort immer die Technikrevolution stattgefunden hat, Spiele in 3D zu machen mit 3D-Grafik. 3D-Grafikkarten waren zwar noch in weiter Zukunft, aber es gab eben schon Spiele aus der Ego-Perspektive, die waren auf dem Super Nintendo und dem Mega Drive nicht so leicht umzusetzen. Das war der Schritt in 3D, den man aus den Spielhallen her kannte. Natürlich was man begrüßen konnte und das sollte die nächste Generation einleiten. Sega hatte mit dem Saturn natürlich als erste vorgelegt. Die haben gleich, wir haben super Spielhallentechnik, wir haben das erste 3D-Kampfspiel, Virtual Fighter, das man zu Hause endlich spielen kann. Daytona USA, ein super duper Hardcore, grafisch super toller Racer, den man zu Hause und so weiter spielen kann. Saturn vorgelegt, PlayStation auch nachgezogen. PlayStation eindrucksvoller als Saturn, da haben wir im PlayStation-Cast ausführlich geredet, aber als Gamer warst du natürlich noch nicht ganz zufrieden, weil Nintendo hat es versprochen. Ja? Ja. Nintendo wird überspringt die 32-Bit, wird 64-Bit haben. PlayStation und Saturn haben so rund, ich glaube, 28, 29, 30 Megahertz gehabt. N64, oder besser gesagt, das Project Reality, wie es damals noch bekannt war, wird 100 Megahertz haben. Und da schlackern dir die Ohren einfach. Das Super Nintendo hatte, ich glaube, 2, irgendwas Megahertz. 2,53 ist es, ne? Zu dem Zeitpunkt hatte mein Bruder gerade einen neuen Pentium 100. Doch, eigentlich schon, was damals der Shit war. Also den hat er eigentlich schon ein bisschen vorher gehabt, aber dennoch habe ich mir gedacht, boah, wenn jetzt eine Konsole rauskommt, die auch 100 Megahertz hat, das muss das absolute Renngerät sein. Und ich bin auf nichts anderes mehr reingefallen als damals auf diese Hype-Maschinerie, wo sie mit Fachbegriffen um sich geworfen haben, was das Ding alles kann. Blablabla, bla, bla, erreicht Grafik auf dem Niveau von Silicon Graphics Workstations, wo ich nicht wusste, was ist, aber da guckt man dann halt mal. Aha, das sind also diese Rechner, mit denen sie Terminator 2 machen. Das war ja dann auch so ein Werbeargument von wegen, kann die Grafikeffekte von Terminator 2, womit einfach nur gemeint war, diese Spiegelung da, dieses Fake-Gespiegelte, dann Z-Buffer, was zur Hölle das war, irgendwie Distance. Ja, kann ich kurz Objekte, erklären. Die nicht zu sehen sind, werden nicht berechnet und dadurch. Ah, ich habe keine Ahnung. Es wurde dazu benutzt, glaube ich, auch ohne zu sehr in technische Details zu gehen. Wer sich an die PlayStation 1 Grafik erinnern kann, 3D hat dort sehr geneigt zu wabern. Ne? Dadurch, wenn du in eine Perspektive dann in 3D gegangen bist, wenn du dich erinnerst, die Texturen und die Bilder sind so quasi nach außen gewabert und es hatte keine. Ja. Es wirkte irgendwie, als ob jemand drum knetet in die Grafik dann. Okay, ne? Genau. Das war auch was mir nicht gefallen hat. Es wirkte instabil. Instabil ist gut, ja. Genau, die absolut nicht mit dem PC, was selbst ein Pentium 100 eben auch für heutige Verhältnisse klingt nach wenig, aber auch damals ordentlich Power eben gewesen ist, die 2000, 3000 Märker damals gekostet hat, wenn man die dann haben wollte, verglichen mit den 199 Mark Konsolen. Mhm. Da sowas zu haben, was du in dem Konsolenkontext hast und diese ganzen Sachen, ich kann mich auch erinnern, du warst natürlich in der Vor-Internet-Ära, du kannst dir keine Videos angucken. Ja. Du hast, wenn du Glück hast, mal so eine Kaufkassette, diese Werbekassetten, die Nintendo verteilt hat. Ja, oh ja. Hast du noch die, ich habe zu Hause, glaube ich, noch diese N64-Kassette mit dem Donkey Kong-Schuber dann drauf, wo die drin. Das weiß ich nicht, aber unten liegt noch irgendwie eine von der Sonne ausgebleichte. Also leider müsste man eigentlich vor der Sonne schützen, aber liegt da unten irgendwo noch rum. Captain, schauen Sie mal. Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer. Zentralcomputer aktiviert. Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten sie? Bleiben Sie dran. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo! Nintendo 64! Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren. Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen, Nintendo 64, die 64-Bit-Powermaschine für unglaubliche 3D-Welten. Gehen Sie näher ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die vier Anschlüsse an der Vorderseite? Eingebauter 4-Spieler-Adapter. Genauer. Gleichzeitiges Spielen von bis zu 4 Spielern, der gemeinsame Weg in eine neue Dimension. Commander, wir brauchen noch mehr Informationen über Nintendo. Sofort. In Ordnung, ich rufe Sie ab. Allgemeine Nintendo-Informationsdatei. Start der Wiedergabe. Du hattest damals keine Gelegenheit, eben Videos zu gucken, sondern warst angewiesen, was schreibt die Videogames oder anderweitige Zeitschriften über diese Sachen und die sagen eben, oh, wir waren auf der Trade Show irgendwie für die Silicon Graphics Maschinen. Das waren eben die Renderrechner damals, bevor PCs so richtig super duper leistungsfähig geworden sind, die dann mehrere tausend Mark gekostet haben, mit denen dann Computereffekte für Filme gerechnet wurden und dort wurden eben Grafikdemos auch, weil da die Chips aus diesen Workstations eben mit im N64 oder dem Project Reality sein sollten, wurden eben gerenderte Bilder von dort gezeigt und da ist deine Hype-Maschinerie im Kopf natürlich losgegangen. Nintendo verspricht, ey, Nintendo hat's geil mit dem Super Nintendo gemacht. Die haben alles, machen sie richtig, ne? Ja. Die hauen die Technik richtig rein, die wissen, was sie machen sollen. Ey, Terminator 2 war so geil, das werde ich zu Hause alle spielen können. Das wird so richtig gut sein. Der Hype wurde in unermessliche Höhen da aufgehoben, vor allem, weil du auch keinen Kontext hast. Am meisten gehypt hat mich dann ein Screenshot zu Killer Instinct. Upsi. Ja, wir sagen ja nicht, ob es gut ist oder nicht. Ach so? Ja. Nicht? Ja. Wir können das Spiel nennen, wenn wir nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es war in der Videogames. Ich weiß noch, das war irgendeine Ausgabe mit einem Zwei-Seite. Auf der einen Seite war Cruisin' USA? World oder USA? Cruisin' USA war das. Und auf der anderen Seite halt Killer Instinct, wo es, glaube ich, primär um den Automaten ging, aber trotzdem Bezug genommen wurde auf das kann's N64 auch oder Ultra 64 hieß es ja noch. Und es war ein Screenshot, wo der Skelettkrieger der Spinal zu sehen war, dessen Rippenschatten auf die anderen Rippen dahinter geworfen hat. Und dann war da noch so ein Cadillac als Hintergrund mit transparenten Scheiben, wo ich dann auch gedacht habe, wie soll das gehen? Also, das sieht hier gerade aus wie echt, weißt du? Ich wusste ja nicht, dass das wieder phasenanimiert ist, wie bei Donkey Kong oder so. Aber, ich dachte, das wird die neue 3D-Grafik, die das alles in Echtzeit berechnen kann. Aber das war ja auch nicht mal wirklich Ultra 64 oder Nintendo 64. Auch das habe ich gelesen, die beiden Spiele, die du genannt hast, die liefen ja auch in der Spielhalle, hatte das nichts mit Nintendo 64 Hardware in irgendeiner Form zu tun. Aber es wurde benutzt, um das Ganze anzuleiern. Oder mehr oder weniger, Killer Instinct soll ja auch fürs N64 kommen und dann haben sie einfach den Screenshot gezeigt und ich hab's geglaubt, so wird's aussehen zu Hause. Das wurde ja lange Zeit, du hast ja gerade erwähnt, Fabian, natürlich hatte die Hardware, die in den Automatenversionen, da beide Spiele von Midway, Cruisin' USA und Killer Instinct auch das große Automatenhersteller auch in der Spielhalle gewesen sind. Midway hat selber gesagt, die beiden basieren auf Project Reality oder Ultra 64, damals noch der zweite Codename, Technik. Also man konnte denken, dass, oh, es werden 1:1 die Spiele aus der Spielhalle endlich dann zu Hause spielbar sein. Ein Umstand, der erst viele Jahre später erreicht wurde mit dem Dreamcast. Aber im Grunde waren da nur so ein ähnlicher Prozessor, wie er sich nachher in der finalen Konsole gefunden hat. Ansonsten war da keinerlei Bindung eben zwischen der Spielhallentechnik und dem, was du im finalen Gerät gesehen hast. Den N64 drin gewesen. Aber das erklärt, genau, das sind die Hype-Sachen eben. Ne? Du hast dich an Screenshots aufgegeilt. Voll. Wie oft ich mir die angeguckt habe, ein beschissenen Screenshots, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Eben, und du hast richtig die Vorfreude konnte sich spüren lassen. Ich hatte für mich damals auch, also ich meine, bei uns ähnlich eben, denke ich mal, damals hatte nicht jeder jetzt das Geld, um sich alle Konsolen kaufen zu können. Du musstest dich dann entscheiden, oh, gebe ich, ich glaube, 750 Mark hat der Saturn gekostet zu Beginn noch, ultra teuer. Hier in Deutschland? Hier in Deutschland, ja, genau. PlayStation gab es für 600 Mark. Ja. Und N64 oder das... Also wenn ich mich nicht täusche, dann erst 499 und dann sofort... Ich glaube 599, aber selbst das ist ja noch, ich meine, da war keine Memory Card dabei, da war kein Spiel dabei. Also eigentlich hast du effektiv 700 Mark ausgegeben, bis du da irgendwas mit anfangen konntest. War kein Spiel dabei? Nee, da war so eine Demo dabei mit so einem Dinosaurier. Bei der PlayStation meinst du? Ich meine PlayStation. Meine Ach so, ich meine N64. Ja, okay. Bei N64 war auch kein Spiel dabei. Na, bei der PlayStation war natürlich... Doch, schon. Nein, da war auch ganz... Also N64 war es ein bisschen anders gelagert. Saturn und PlayStation hatten keine Spiele mit dabei. Die hatten beide Demo-Discs mit dabei. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal Saturn gesehen, irgendwo im lokalen Mediamarkt hier in Hamburg, wo die auf einem Projektor und damals auch eben Ende der 90er Projektor, wenn du siehst, wow, hatten die Daytona USA aufgebaut und gezeigt. Das war alles nicht mit dabei. Du hast 750 Mark ausgegeben, musstest noch deine 150 mindestens Mark für eins der beiden Spiele dann ausgeben, die es damals gegeben hat, mit Virtua Fighter und Daytona USA. Bei der PlayStation eben, hast du auch gesagt, Fabian, es gab keine Memory Card mit dabei, du konntest nicht speichern. Saturn hatte immerhin internen Speicher, wo du dann, da brauchst du keine extra Speicherkarte dann dazu kaufen. Hattest aber die ganz coole Demo gehabt, die Technik nochmal schön gezeigt. Das Gerät war an sich insgesamt billiger mit dem 599, hat aber aus dem Stand ein bisschen bessere Technik gehabt als der Saturn, war ein bisschen günstiger. Okay, kaufe mir eben eine Memory Card, kaufe ich mir einen zweiten Controller, kaufe ich mir noch das eine Spiel dazu. Aber das hast du nicht wirklich dann bedacht, wenn du dann geflasht warst von der coolen Demo, die mit drin gewesen ist. Ich hab die wirklich wochenlang, das haben wir aber auch im PlayStation Cast gesagt, ne, die habe ich mir echt lange Zeit angeguckt, den Dinosaurier, ich sag diesen Manta, der dann dort herumfliegt. Ich habe Destruction Derby ewig gespielt, was da Wipeout konntest du kurz ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Ridge Racer nochmal mit dazu gewesen ist oder nicht, aber es war ein beeindruckendes Ding, du konntest dich dann rüber machen. N64 hat es ein bisschen anders gemacht. Der Hype wurde aufgebaut natürlich, Nintendo hat die Technik scheinen lassen, Nintendo hat auch angekündigt, wir werden die besten Entwickler, die es gibt, ranholen, um für diese Konsole zu entwickeln. Also damit die Leute eben Sega und Sony, die jetzt mittlerweile auf eigenen Faden wandeln, nicht vermissen als Spielehersteller. Wir haben uns unser Dream Team rangeholt. Die haben es auch Dream Team genannt. Ne? Das Project Reality. Wer war da alles drin? Boah, ich hab die Liste jetzt nicht da, aber die haben sehr, sehr viel quasi so Third Party einfach zu holen. So, dann hattest du Acclaim und Midway. Es waren noch viele Entwicklerhäuser drin, die man nie gehört hatte vorher. Genau. War nicht auch Zeta mit drin? Zeta, die Rev Limit hätten sie machen sollen. Ja. Ne? Kannst du noch, da haben wir auch im Rennspielcast. Mehr als ein Screenshot existiert, glaube ich, auch nicht davon. Ne? Von Rev Limit. Oder erste frühe Sachen von Wave Race, als es noch mit Speedboat gewesen ist, was man gesehen hat. In diesem Dream Team dann dort drin waren lauter Hersteller, einige, die man kannte, einige, die man weniger kannte. Unter anderem zum Beispiel auch DMA Design, die mittlerweile zu Rockstar geworden sind, die da ja eigentlich auch eher für Computerspiele bekannt sind. Aber du hattest, immerhin hattest du viele Hersteller, die dafür entwickeln sollten. Hype umso weiter geschürt. Nintendo hat dann eben solche Videokassetten rausgebracht im Vorfeld, wo du nochmal von den ersten Titeln was sehen kannst, kurz davor, damit du dann eben rechtzeitig vorbestellst. Ja. Das N64 ist natürlich ein rares Gut. Wenn es rauskommt, jeder will es haben. Und Leute, geht los und bestellt vor. Gebt euer Geld ab. Wie viel musste man hinpacken? 64 Mark. Waren es 64 Mark? Mich aber nicht getraut. Ich meine, damals hatte man die ja gar nicht. Und dann habe ich auch nicht gedacht, Moment mal, ich kann doch jetzt hier nicht einfach irgendwo 64 Mark lassen, nichts dafür bekommen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich hatte damals aber auch nicht die Rücklagen, um mir die Anzahlung zu leisten. Ich glaube, 400 Mark hat es ursprünglich gekostet. Ne? Von diesen 400 Mark hast du 64 Mark angezahlt und konntest dann, wenn du den Rest dann dazu gibst, am ersten Tag gleich ein Gerät abholen. Aber gab es denn nicht so einen ganz schnellen Price-Drop, wo die Leute gesagt haben, was sollen die Scheiße? Ich glaube, das hat doch zuerst 500 gekostet und dann innerhalb von einem Monat oder zwei oder so. Es hat 400. 400. Von 400 auf 300? So war es, 400 auf 300. Da kann ich mich nämlich noch erinnern, ich habe keine Zeit oder kein Geld gehabt, um vorzubezahlen, die 64 D-Mark, und habe gesagt, okay, dann spare ich eben ein bisschen, ich kriege das nicht dann sofort. Dann kaufe ich mir das Gerät, und nach einem Monat Tatsache, nachdem es vor allem auch Lieferschwierigkeiten ein bisschen gegeben hat, glaube ich, zu Beginn, also die Leute, die angezahlt haben, haben aber auch nicht sicher am ersten Tag ein Gerät bekommen. Direkt einen Monat danach, ohne Fanfare, ohne da irgendwas zu machen, wurde der Preis einfach pro forma auf 299 gesenkt. Richtige Kundenverarsche, ey. Nintendo hat auch nichts wirklich als Entschädigung gemacht. Also Microsoft hat ja eine ähnliche Nummer mit der Xbox abgezogen. Die hat ja für 470 Euro, glaube ich, zu Beginn gekostet. Die Xbox 1 und dann gemerkt, die kauft keinen Arsch, dann machen wir 299 draus mit sowas. Aber alle Leute, die dann den vollen Preis bezahlt haben, wurden immerhin mit Spielen und Controllern, glaube ich, entschädigt, wenn man sich gemeldet hat bei Microsoft, dass man den vollen Preis bezahlt. Nintendo hat gar nichts gemacht. Ja. Du hast dein N64 mit Anzahlung für 400 geholt, jetzt kostet es eben 300. Also mich hat es gefreut, ja, weil erst dann hatte ich genug Geld zusammen, und auch sehr lustig, ich weiß noch, N64 ist die einzige Konsole, die ich mit Münzrollen bezahlt habe. Ja, man muss sich vorstellen, ich hatte so eine riesige Cola-Flasche aus Plastik, also so eine wirklich, die so einen Meter groß ist. Und da hatten meine Eltern und ich immer so Pfennigstücke damals reingeschmissen und 10 Pfennigstücke und so weiter und so fort. Und die waren mal irgendwann mal angefüllt. Und ich hatte einfach kein Geld momentan, um mir das zu leisten. Da habe ich gesagt, okay, das Ding schielt mich so an. Ich hole so diese Münzrollenpapiere von der Bank. Und ich habe tatsächlich dann 3 Wochen Münzen gerollt. Und ich hatte tatsächlich dann mit dem ganzen Zeug zusammen so rund 300 Mark. Gerade so 300 Mark, dass ich zur Bank gehen kann, das umtauschen kann und dann mit dem Geld mir ein N64 kaufe ohne Spiele. Und dann aus der Videothek mir dann Pilotwings leihen muss, um zu spielen. Eine Kraft, die unbeschreiblich ist. Ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Spiele in neuen Dimensionen. Das ist 64-Bit-Technologie. The Power of N. Action, Fun und Abenteuer. Das totale Spielerlebnis. The Power of N. Nintendo 64. Super Nintendo, Game Boy, alles, was Spaß macht. The Power of Nintendo. Ich weiß gar nicht, wo ich die Kohle dafür her hatte zu dem Zeitpunkt. Also die Spiele habe ich finanziert durch meinen Civi-Sold, aber die Konsole hatte ich davor. Ich weiß, da bin ich noch mit einem Kumpel losgegangen nach Frankfurt. Wir haben alle Kaufhäuser abgeklappert, Videospielläden, Spielwarengeschäfte wie Fedes und so. Und haben versucht, das Ding zu finden. Und auch auf der Rolltreppe spricht uns irgendein wildfremder Mann an. Meinst du, na Jungs, seid ihr auch auf der Suche nach dem Ultra? Ja. Ja, die da haben keins mehr. Bla, ich probiere es mal hier. Viel Glück noch. Tschüss und so. Weißt du, da waren echt viele Leute am 1. März irgendwie auf der Suche nach dem Ding. Und es gab keins mehr. Und ich habe es dann erst am 20. bekommen. Mit Mario zusammen. Und dann habe ich es reingeschmissen und da ging die Post ab. Ich wollte mir sogar ein Podest bauen für mein N64. Ein Podest? Ja, weil ich so... Stolz war? Stolz und fast schon besessen von dem Schwachsinn. Das sollte irgendwie ein Ding werden mit einem Fuß. Und da ist dann hätte ich dann so ein breites Abflussrohr genommen, was dann eben den Sockel geworden wäre. Und dann oben nochmal so, also es hätte mehr oder weniger ausgesehen wie eine Säule. Und ich wollte das anmalen, mit Klebefolie bekleben, voll ordentlich. Am besten noch Halogenstrahler von unten reinbasteln, damit es von unten angestrahlt wird. So richtig beschissen, ey. Alter. Und mein Vater hat versucht, mich da voll zu unterstützen, weil er dann gedacht hat, cool, das spielt der Junge nicht nur, sondern macht noch was Sinnvolles, ein Bastel. Was ist nichts draus geworden? Am Ende stand es N64 auf einem Stein mit einem Brett, weil ich dann doch zu faul war. Also ich muss sagen, ich hatte das Gerät ja schon Ende 96, also S-Gerät. Ja. Ich hatte es bestellt bei einem dieser ominösen Game-Shops, die damals in der Videogames und so inseriert haben. Weißt du noch bei wem? Ich weiß den Namen noch, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier sagen darf. Du kannst ihn ruhig sagen. Wobei Grobis Game-Shop wahrscheinlich eh schon insolvent ist seit diversen Jahren. Vor allem, weil die von den Muppets verklagt wurden, dass der Grobis Game-Shop heißt. Aber ich kann mich auch noch dran erinnern, mit so einer schlecht gezeichneten Grobi-Figur dazu. Genau, und dann habe ich 650 Mark bezahlt mit Mario 64, aber das Gerät war auch RGB umgebaut. Und das sollte sich in der Folge dann aber auch als sehr toll erweisen, weil ich habe mich dann auch richtig richtig gefreut. Das war irgendwie ein halbes Jahr später. Das deutsche Gerät kam raus und hat man die Spiele gesehen. Und man war auch schon so in dem Alter, wo man das gerafft hat, den Unterschied zwischen NTSC und PAL. Und dann waren die deutschen Spiele wieder lahm. Sie hatten Balken und das deutsche Gerät hat kein RGB ausgegeben und sah halt dementsprechend auch nicht so geil aus. Ich meine, das war den meisten Leuten egal. Aber mich hat es damals schon genervt, dass die Qualität nicht gut war. Ich habe das damals halt leider noch nicht gerafft irgendwie. Da hatte man noch einen 4:3-Fernseher und so. Und ob das jetzt ausgewaschene Farben hatte, rot und so, das ist mir nie aufgefallen. Sowas siehst du dann immer nur im direkten Vergleich. Ja, also wir können, bevor wir gleich zu Mario 64, das gute Stichwort, wir gehen gleich zu den Spielen, aber lass uns kurz über die Technik ein bisschen vorne dran reden. Natürlich, der Hype wurde groß geschürt, du hast es gerade auch gut ausgeführt, Fabian. Das N64 an sich, für die ganze Technik, die drin steckte, ich war damals auch schon in der Richtung, dass ich ein bisschen aufmerksamer war, was so Bildqualität und so weiter angeht, über meinen Onkel, der dann eben sehr alles mit RGB angeschlossen hat und so weiter und so fort. Siehst du den Unterschied eben zwischen dem matschigen Composite-Bild, was das mit den Chinch-Kabeln, mit den gelb-weiß-roten Anschlüssen oder den Antennenkabel, mit wem viele noch dann gearbeitet haben ich hatte damals bei mir an dem Fernseher sogar extra solche Switch-Stationen, wo man unten einen Knopf drücken kann, welchen SCART-Eingang und RGB-Eingang man dort macht fürs Mega Drive. Super Nintendo auch speziell dann eben Kabel dafür gehabt. Das N64, als es daherkam, für die ganze Technik, die dann eben dort drin gewesen ist, 100 MHz Prozessor und das und das und das, hatte leider das Erste, was mich dann ein bisschen wirklich dann abgefuckt hat, es hatte eben zwar die... Es war der gleiche Anschluss, glaube ich, wie auf dem Super Nintendo. Ja, ja. Die Kabel funktionierten nur teilweise, glaube ich. Also ein RGB-Kabel entsprechend funktionierte nicht, weil halt einfach kein Signal rauskam. Genau. Also die anscheinend war es nicht wichtig so dafür für Nintendo. Es gab in der ersten Baureihe, glaube ich, wie du gesagt hast, das US-Gerät, das hat noch irgendwie ein Signal ausgegeben über die Chips aus, entweder von Haus aus oder mit einem Umbau, den man machen musste. Als das N64 dann hier in Europa angekommen ist, und da war es eben schon ein bisschen in Japan und in den USA draußen, hat Nintendo das runter quasi gestuft intern, dass die europäischen Geräte nur, ich glaube, in Frankreich für eine gewisse Baureihe noch RGB ausgegeben haben, weil die dort wesentlich mehr mit SCART-Anschlüssen dort gearbeitet haben als wir. Aber leider konnte ich nur das matschige Composite-Signal an meinen Fernseher ausgeben. Ja. Und da hast du mal deinen neuen 74 cm Fernseher und verglichen mit dem knackscharfen Bild, was du von dran gewohnt bist, ist dann eben ein bisschen diese matschige, weiche Composite-Soße dann dort gewesen. Das hat mir einen kleinen Dämpfer verpasst. Soße mit stimmhaften S. Ja, ey, ich wollte nicht gleich mit dem Nebelwerfer anfangen. Ne? Ah, stimmt, da geht's nämlich weiter, ja. Hab ich auch immer weggeredet. Nein, der Nebel ist gut, der ist atmosphärisch, der muss so sein. Er soll dahin, ja. Ja, ey, bei Turok war es ja so gemeint alles, ne? Das hat ja alles dem Spiel weitergeführt. Da werden wir, was die eigentlichen kleinen technischen Sachen, ich denke mal, im Detail sprechen können, wenn wir über die Spiele selber quatschen. Trotz dieses kleinen Dämpfers, was jetzt das Nicht-RGB ausgelöst ist, ich war eigentlich aus dem Stand, aber sehr beeindruckt von der N64-Optik. Ich fand PlayStation ganz cool vom Look her. Mit dem PC konnte es natürlich nicht so ganz mithalten, aber ich war damals auch kein PC-Kind, wenn ich mir schon mein N64 aus Münzrollen hier dann zusammensparen muss und zusammenkaufen muss. Kann man verstehen, dass dann ich weiß PC ich auch noch, wo ich das Mario dann erstmals gezockt hatte und dann hatte ich den Kumpel eben, mit dem ich damals in Frankfurt war, am Telefon, weil er gerade im Urlaub war und er meinte so, und wie ist es? Und dann hatten wir eine Diskussion über das Wasser, weil schon vorher nicht klar war, ob jetzt das Wasser in Tomb Raider besser aussieht oder in Mario. Ziemlich deutlich, auf jeden Fall Mario das Wasser besser, aber unter Wasser sind die Effekte bei Tomb Raider besser. So, das wirkt ein bisschen, da gab es so Lichtschattierung bei Tomb Raider. Ich glaube, bei Mario gab es da keinen Effekt, das war dann halt einfach ein bisschen bläulich, aber da gab es keine Verzerrung oder sowas. Wenn du, glaube ich, so über die Wasserfläche bei manchen Teilen gelaufen bist, hat es eben ein bisschen gewabert, was für damalige Verhältnisse schon doch beeindruckend war. Ja. Ne? Du hattest vor allem ja auch, Wasser ist eh immer dieser Punkt, wo man dann neue Grafikgenerationen gut machen kann. Also jeder erinnert sich noch, was ich das Wasser bei hier Baldur's Gate Dark Alliance. Was immer oh, dann so, das war saugeil, ja. So ein Spiel wird man heute nicht mehr kennen, wenn es nicht wegen dem Wasser wäre, das so cool ausschaut. Und diese ganzen Geschichten, lass uns mal kurz in der Reihe rumgehen. Ich glaube, das ist so einer der Momente, wo man das erste Mal das N64 dann in Aktion gesehen hat. Ich weiß noch ganz genau, ich habe es das erste Mal eben Mario 64 im Kaufhaus gesehen. Und haben mir gesagt, ja, das ist es. It's me, Mario! Du hast 3D-Grafik, die super flüssig, dann entlang geht und Mario hoppst, genauso wie du dir das vorgestellt hast, aber in cooler 3D-Optik und allem und nichts ruckelt, nichts wabert, nichts wackelt. Genau, das war halt ein ganz deutliches Merkmal. Ich fand es jetzt nicht übermäßig hübsch, aber dass es halt wirklich stabil und sauber aussah, das ist mir irgendwie gleich aufgefallen und fand ich auch richtig wertig dann. Sah fehlerfreier aus als auf der PlayStation. Genau. Und alles, was dort mit einhergegangen ist, das Erlebnis, das erste Mal diesen Controller in der Hand haben, der sich doch recht merkwürdig angefühlt hat. Haben wir auch noch nicht angesprochen. Nee, das haben wir auch noch. Das kommt ja jetzt einher mit, ich glaube, Mario 64 war eben als das erste Spiel, womit wir alle, denke ich mal, in Berührung damit gekommen sind, hat es eben doch sehr, sehr viele neue Erkenntnisse gebracht. Die Grafik war eben verglichen mit anderen 3D-Grafiken auf der Konsole schön flüssig, schön detailliert, schön aufwendig. Zwar jetzt, okay, 30 Frames und hier als Nicht-US-Besitzer hat für mich jetzt die dicken Balken und die 50 Hertz noch nicht so viel ausgemacht, dass Mario ein bisschen so vergleichsweise langsam da rumgelaufen ist. Aber dann automatisch dieses erste Erlebnis mit der Grafik, auch mit das erste Mal den N64-Controller in der Hand, der als erster Konsolencontroller standardmäßig Analogsticks mit drauf gehabt hat. Ein komplettes Novum eben zur damaligen Zeit. Und ich habe damals nicht gerafft, wozu die das irgendwie implementiert haben oder was da dran so toll sein soll. Analogsticks, also ich finde mein Steuerkreuz immer noch geil. Aber ich finde, es ist einem dann durch Mario aber auch wirklich schlagartig innerhalb von Sekunden schon vor dem Schloss klar geworden, okay, dafür ist so ein Analogstick da. Genau. Und ich kann da in verschiedenen Geschwindigkeiten durch diesen Garten rennen, ich kann an den Baum springen, ich kann da hochklettern. War verblüffend, dass das so gut, dass man das so gut navigieren konnte, dass man da nicht irgendwo dran vorbeigesprungen ist oder so. Ja, ich musste auch sagen, die Hürde, da gab es eigentlich gar keine. Nö. Das hat sofort super funktioniert und das hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass man sofort gesagt hat, Mario 64 ist super geil, weil es war per se ein geiles Spiel, es sah schön aus und es hat diesen neuen Controller und die neue Steuerung gehabt. Also da kam wirklich alles zusammen, wo man dann echt auch das Gefühl hatte, okay, sie haben das eingelöst, es ist eine neue Dimension von Spiel und das hat dann zumindest auch für ein paar Wochen oder Monaten erstmal vorgehalten, dieser Eindruck. Mhm. Und es ist auch ein Spiel, was du auch wirklich, ich glaube, es waren, wie viele Launch-Titel waren es? Ich glaube, es war je nach Territory unterschiedlich. Wir hatten hier Mario 64, wir hatten Pilot Wings 64 und vielleicht Cruisin' USA, glaube ich, noch mit dazu. Weiß ich nicht genau, aber Turok kam ziemlich bald dann. Ja, und Wave Race kam auch relativ bald. Obwohl, ich weiß, Turok kam raus und war eins der ersten Spiele, was keine Batterie hatte, sondern eine Memory Card oder Memory Pack vorausgesetzt hat, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Memory Packs. Und die waren noch alle scheiße, die Memory Packs, finde ich. Ja? Genau, das finde ich übrigens, oder fand ich damals dann auch ernüchternd. Dann kamen auf einmal die ersten Spiele, wo es hieß, okay, die haben keine Batterie mehr, du brauchst wieder so ein blödes Pack. Ja, ja. Und wie Gregor jetzt schon gesagt hat, egal ob die von Nintendo waren oder von Drittherstellern, diese Controller Packs am N64, ich konnte denen nie vertrauen. Die haben immer so einen windigen Eindruck gemacht und ich habe gedacht, irgendwie in einer Woche sind die Daten weg. Ja. Weil irgendwie war das nicht cool. Also bei dem Kumpel war das auch wirklich so. Der hat sich mal Turok 1 versucht anzufangen zu spielen, weil immer die Daten weg waren. Der hatte aber auch ein Third-Party-Pack. Bei den normalen Nintendo-Packs hatte ich das ehrlich gesagt nie. Nee, aber die waren auch ein bisschen schwieriger zu bekommen, glaube ich, zu der damaligen Zeit. Also ich hatte auch mir, glaube ich, eins geholt für eins meiner Lieblingsspiele, sprechen wir später drüber, WCW vs. NWO Revenge, wo man dann noch dann zum Speichern das gebraucht hat. Bevor wir uns aber da an die Technik-Details versteifen, wir haben eben durch Mario 64, da sind eben Sachen zusammengekommen. Das erste Mal ein Jump'n'Run in 3D, das erste Mal den neuen Controller in der Hand gehabt. Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen. Einer der Vorteile, ich glaube, womit wir als Gamer dann auch eher Nintendo im Vorteil als die restlichen gesehen haben, war eben das Medium, die Module, die eigentlich da schon passé waren in der Videospielbranche. Sega und Sony sind auf CD-basierte Medien gegangen, einhergehend damit, dass die jetzt natürlich teilweise sehr fette Ladezeiten drin gehabt haben. Nintendo hat gesagt, nee, wir wollen keine Ladezeiten, wir packen alles noch klassisch auf Modulen drauf, da ist eben keine Ladezeit vorhanden. Ihr müsst euch eben damit daran gewöhnen, dass die Spiele deswegen ein bisschen teurer sind, aber dafür geben wir euch Qualität. Module zu produzieren sind es eben ein bisschen mehr gewesen. Und du hattest eben noch eben Module statt CDs, womit einhergegangen ist, eigentlich hätte ich gewohnt, auf den Modulen waren immer Batterien drauf beim Super Nintendo, wenn ich irgendwo das speichern wollte. Nicht immer, aber bei den meisten wichtigen Spielen tatsächlich meistens schon. Aber kein Super Nintendo-Spiel hat mir gesagt, kauf dir bitte extra eine Speicherkarte, weil wir als Hersteller bei einem Spiel, wofür wir 180 Mark haben wollen, uns zu schade sind, da noch ein bisschen Batterie oder ein bisschen Safe-RAM oder sowas mit dazu zu packen. Du brauchst extra eine Speicherkarte, um deine Spielstände zu speichern. Das war schon ein bisschen unverschämt, anmaßend. Bei dem Medium, das war auch so ein Ding, das habe ich denen aus der Hand gefressen. Wenn die gesagt haben, ey, das hat die Ladezeiten verkürzt und Speicherplatz ist eh noch nicht so wichtig, habe ich das voll geglaubt und habe das auch immer in den System Wars irgendwie als Argument ins Feld geführt. Die hätten mir auch Datasetten verkaufen können und ich hätte die noch schön geredet. Aber genau das war ja tatsächlich dann später eins der größten Probleme beim N64. Ja. dass sie keinen Speicherplatz hatten. Ich glaube, die größten Module waren später 64 Megabyte, also 512 Mbit groß. 512 Mbit waren die größten und ich glaube, es gab auch nur zwei oder drei davon. Majora's Mask, Resident Evil 2 waren die, glaube ich, gewesen. Die wollte jetzt sagen, ein indiziertes Spiel. Aber wir sagen ja nicht, ob es gut oder schlecht ist. Deshalb können wir den Namen nennen. Aber gut? Selbst da musst du dann halt mal sehen, da hattest du bei der maximalen Modulgröße ein Zehntel von einer CD, was du auf der PlayStation hattest. Und da konnten sie einfach noch sagen, wenn es jetzt ein Final Fantasy war, machen wir halt drei CDs oder vier CDs, die kosten irgendwie eine Mark 50 in der Produktion. Aber niemand hat es jemals gemacht, ein N64-Spiel auf mehr als ein Modul zu packen, weil es so einfach schon mega teuer war. Und haben sie einfach echt ein Problem bekommen später. Das sind Sachen, die Zukunft eben gezeigt hat, dass sich Nintendo da wirklich eher verkalkuliert hat. Dieser Vorteil, der mit den schnelleren Ladezeiten, das ist ja durchaus sinnvoll. Also ja, war schon angenehm. Es war schon angenehm, das dort zu haben, aber dass dann wirklich speziell mit der ganzen Final Fantasy Geschichte, das ja ursprünglich auf dem N64 kommen sollte. War das auch der Auslöser, dass Final Fantasy Square abgesprungen ist? Ja, oder? Ach, es gab noch andere Querelen. Mit einer. Also jeder, das hatten wir im N64 RPG Podcast auch ein bisschen ausgeführt. Jeder kann sich noch an diese erste Final Fantasy, sagen wir N64-Demo dann dort erinnern. Ja, da gab es auf der SIGGRAPH, auf der Dings da, Render-Messe oder wie man es auch immer die High-Technik-Messe benennen will, vor E3 und so weiter Zeiten, da hat man eben sowas noch auf der Technik-Messe dann gezeigt. Gab es eine 3D-Darstellung von Final Fantasy 6, glaube ich, ist es damals gewesen. Die haben Final Fantasy-Charaktere genommen und die dann so in 3D umgebaut, sagen als, ey, so wird Final Fantasy auf dem N64 aussehen. Letzten Endes ist nichts draus geworden, eben Nintendo und Squaresoft haben sich damals überworfen. Squaresoft ist zu Sony gegangen und hat Final Fantasy eben so angepasst, dass es das CD-Medium als Grundlage komplett genommen hat. Die haben Videos gerendert, hochqualitativ gerendert, als Videos draufgepackt auf die CD und du hattest eben ein Erlebnis, was nur durch das CD-Medium möglich war. Da hattest du fast schon die vom N64 eigentlich propagierten, hier, das ist wie Terminator von der Grafik, von der Qualität her. Auf einmal war das eher auf der PlayStation zu finden. Okay, es hat keinen gestört, dass es dann als Video zwar nur auf der Disc draufgepresst war, aber es war eben der Speicherplatz dafür, da es machen zu können. Nintendo hätte nie den Speicherplatz gehabt, um ein Final Fantasy VII in dem Aufwand und der Qualität zu machen zu können. Du hättest wahrscheinlich dann ein Spiel mit 8 Modulen ausliefern müssen, damit das innerhalb eines Videos wechseln. Ja, Resident Evil 2 ist zum Beispiel ein sehr technisch beeindruckendes Spiel für das N64 eben gewesen, weil die dort die kompletten Videos, die in dem Spiel drin gewesen sind, zwar doch einigermaßen runterkomprimieren mussten, aber alles auf ein so 512 Mbit, also 64 Megabyte Modul von zwei CDs runterkomprimiert haben und immer noch hinbekommen haben. Zwar schlechtere Qualität, aber trotzdem, das ist so das Maximum der Gefühle, was dort hätte entstehen können. Ja, ich gebe dir da recht, ich fand es auch relativ beeindruckend in technischer Hinsicht, aber man hat halt schon an allen Ecken und Enden gemerkt, dass sie die Sprachsamples auch konvertiert hatten oder runterkonvertiert und komprimiert und die Videos waren halt auch nicht mehr so schön anzuschauen. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein Experiment, wo du ein Spiel, was eigentlich für eine stärkere Hardware gemacht ist, zum Beispiel irgendeine große Lizenz als Handyspiel auf einmal hast, dann findet man das auch aus so kurioser Sicht irgendwie ganz gut, aber eigentlich ist es natürlich auch ein Schmarrn und das war auch besagtes Spiel auf dem N64 meiner Meinung nach. Also ich würde es niemandem empfehlen, tatsächlich also auf der Plattform zu spielen. Also falls du es aus welchem Grund auch immer, weil wir qualitativ nichts über Spiele aussagen, auch spielen wollen würdest, würde die N64-Version nicht die sein, die man empfehlen würde. Nee, sozusagen. Nicht wirklich. Es ist ein nettes Experiment und schön zu sehen, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, vielleicht auch ein paar andere Spiele noch zu bringen auf Modul, aber ich vermute mal, der Aufwand war sehr groß und das Ergebnis hat es einfach nicht gerechtfertigt. Mhm. Also gut, die Technik des N64, Module, neue Analog-Controller, eben dicke, fette Prozessor-Power, die dazugekommen sind. Die Launch-Titel selber, Mario 64, man muss eigentlich nicht so viel dann drüber erzählen. Mario 64, jeder sagt zwar heutzutage, hey, das war ein Meilenstein, das war das wirklich aus dem Stand, auch hier ähnlich wie Zelda später gemacht hat, aus dem Stand eben das 3D-Jump'n'Run quasi festgelegt, erfunden. Es stimmt ja alles. Ne? Mario 64 ist brillant wie eh und je. Bei Mario war es auch so ein Ding. Ich mochte Mario noch nie. Also habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Auch, aber ich habe mir die Spiele trotzdem immer gekauft, weil ich wusste, da kannst du nichts falsch machen. Das war bei Mario World so und das war auch beim Mario 64 so. Ganz kurz. Warum mochtest du ihn denn nicht, wenn du sagst, du konntest mit den Spielen nie was verkehrt machen? Ja, weil ich wusste, dass die gut sind und dass die Spaß gemacht haben. Aber ja, ich mochte super den Charakter nicht unbedingt. Ich mochte die niedliche Musik. Ich wie gesagt, mich haben eher so Spiele angezogen wie jetzt Killer Instinct oder von mir aus auch Cruisin' USA, wobei das dann nicht mehr. Oder was hat mich noch gereizt? Weiß ich nicht mehr, aber eher so die, ja, Mann, da war ich doch pubertierend, da wollte ich irgendwie martialische Spiele haben und Mario hat da nicht irgendwie in mein Beuteschema gepasst. Aber ey, das hat mich dann so begeistert, was es da alles für Ideen aufgefahren hat. Schon die erste Welt, irgendwie der Bob am Berg oder wie er hieß. Was ist da alles für der Kettenhund, der da angebunden war oder die Aufzüge und die Hängebrücke und den Berg hoch und die Flugkappe gab's da gleich und Kanone schießen und oben der Endgegnerkampf und sau viele lustige Sachen und das hat sich Level für Level durchgezogen. Auch das Schloss, also Mario 64 war ja verbunden durch eine riesige Welt für damalige Verhältnisse, was einmal das Schloss war mit verschiedenen Räumen, dann vielleicht noch der Schlossgarten und der Schlosskeller, das Gewölbe, was alles so als Oberwelt fungiert hat und da gab es dann verschiedene Räume, die eben in diese Welten geführt haben, durch verzauberte Gemälde hindurch. Das war echt geil. Achtung, Achtung, habe Zugriff auf Datei mit dem bekanntesten Nintendo-Helden. Daten abrufen. Mario ist auf dem Weg zur Prinzessin. Sie hat ihn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Doch bevor Mario zu diesem vielversprechenden Date erscheint, zeigt er dir erstmal, was er in seinem ersten 3D-Abenteuer so alles drauf hat. Dank des 3D-Analog-Joysticks kann er sich stufenlos in jede Richtung bewegen und die vielfältigsten Sprünge und Aktionen ausführen. Seiner Bewegungsfreiheit sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und den totalen Überblick hat er auch. Denn mit den C-Knöpfen kannst du die Kameraperspektive beliebig einstellen. Mario betritt das Schloss. Doch was ist das? Die schöne Prinzessin ist verschwunden. Das Date ist geplatzt. Und naja, es ließ sich halt auch toll steuern. Stimmt, beim Controller gab es ja auch C-Tasten, die Kamerasteuerung übernommen haben, was ich auch völlig ungewohnt fand. Also schon als sie den Controller angekündigt haben, haben sie ja gesagt, die C-Tasten sind dafür da, hauptsächlich um die Kamera zu bedienen, weil hieß ja auch C-Kamera. Ja, und du denkst, ey, was soll das da für ein extra unnötiger Aufwand, eine Kamera genau, bedienen? Genau, wollen sie mir jetzt vier Knöpfe, ich hätte lieber vier Action-Buttons, gibt mir nicht so kleine C-Knöpfe, aber die waren so wichtig, also für Mario und später wurden sie auch anderweitig benutzt, was gut war. Ja, das hat echt geil funktioniert. Da gab es so viele tolle Erlebnisse in dem Spiel. Also es sind einfach, also auch wenn ich daran zurückdenke, es sind eigentlich nur Superlative, die einem dann dort anfallen. Ich kam natürlich als Mario-Fan eher dorthin. Ich habe die vom NES bis zum Super Nintendo alle verschlungen und auch eben auch andere weitere Jump'n'Runs und ich war trotzdem geplättet von all dem, was man dort sehen kann. Mit Ausnahme, glaube ich, von jetzt Jumping Flash auf der PlayStation 1 gab es ja eigentlich keinen 3D-Jump'n'Run vor Mario 64. Da hast du eigentlich darauf, du hast ein bisschen als Jump'n'Run-Fan gehofft, ach, Miyamoto wird schon irgendwie richten. Ja, der hat ja so die Ahnung, wie es funktionieren kann und ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ja, man denkt heutzutage auch, es wäre eigentlich so easy, man weiß ja, wie es ist. Wenn du es vorher nicht gesehen hast, du weißt ja nicht, wie ein 3D-Jump'n'Run aussehen soll oder wie so es. Es ist schon krass eigentlich, dass man jetzt quasi fast als erster einen 3D-Jump'n'Run rausgebracht hat und das auch noch als Benchmark hingeknallt hat. So von wegen, daran könnt ihr euch orientieren und das für lange Zeit. Ja. Also so rein von der Bewegungsmechanik, wie schnell und wie Mario sich bewegt, wie er springt und wie die Welten aufgebaut sind, hat sich ja bis Mario Galaxy wenig geändert, kann man fast sagen. Und es ist heute immer noch geil. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass ich persönlich jetzt auf dem Nintendo-System oder vielleicht auch sonst nicht nochmal so einen Wow-Effekt hatte. Nee. Einen hatte ich noch, aber haben wir ja im Zelda-Beitrag dann. Da haben wir drüber gesprochen. Es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu krass gesagt, weil es bestimmt noch ein, zwei, drei andere Sachen gibt in verschiedenen Hardware-Generationen. Aber ansonsten dieser Eindruck, den man hatte, wenn man das zum ersten Mal gespielt hat oder den ich hatte, das war schon echt super und ich würde mir heute manchmal wünschen, dass irgendwie nochmal sowas käme, wo ich genau mit so einer Begeisterung rangehen würde, was mich in so vielen Hinsichten dann auch überrascht und mir so viel Neues bietet und ich glaube, das ist einfach fast einmalig, sowas irgendwie auf die Beine zu stellen, was sie damals gemacht haben. Du kommst haben. Auch gar nicht irgendwie dazu, das Spiel analytisch unter die Lupe zu nehmen, so von wegen, ach, das hat mir jetzt nicht gefallen oder ach, guck dir mal da hinten diese scheiß Textur an oder das Gegnerdesign, das geht ja gar nicht, da kommst du ja gar nicht dazu. Das ist so ein richtiges Spiel, wo man abtaucht, also Mario Galaxy ist es ja auch so. Ja, okay. Du tauchst einfach ab, spielst los mich hat das auch nicht immer so mit der Faust ins Gesicht geschlagen mit tollen Momenten, sondern das war eher so das komplette Gefühl, was ich beim Spielen hatte, dass einfach nie Langeweile aufkam, dass ich immer bei der Stange gehalten wurde. Es hatte keine Längen, es war immer cool, es war ein tolles Abenteuer, was ich gut spielen ließ. Es ist ja eigentlich fast schon sagen, typische Nintendo-Formel in der Form, dass sie einfach ihr Grundkonzept ist, lass uns ein geiles Spiel machen. Und wie es bei Mario 64 eben mit den ganzen Premieren, die es gegeben hat, der Controller, die 3D-Grafik, der Inhalt, wie die Level aufgebaut sind. Du hattest ja auch nicht dieses missionsbasierte System, was du heutzutage fast mit dem Open-World-Spiel fast vergleichen könntest, dass deine Levels dann Tummelplätze dort gewesen sind und du verschiedene Aufgaben drin machen kannst, je nachdem, was für Sterne du dann dort rausholst. Das sind alles Sachen, ich weiß auch noch, jeder Level hat mir was Neues geboten. Ob es jetzt der eine gewesen ist mit dem großen U-Boot, wo du auf einmal Wasser drumherum hast, oder auch, ich finde es heute immer noch gruselig, tief abzutauchen und diese komische Moräne, die im versunkenen Schiff dort drumherum ist. Das ist so, da krieg ich heute noch ein bisschen Gänsehaut, einfach weil die fast schon in so einem Spiel super gruselig dann rüberkam. Oh, und was ich jetzt auch nochmal hervorheben muss, haben wir eigentlich schon angerissen, aber es ließ sich so geil steuern, dass irgendwann sich so ein richtig flüssiges Combo-Gameplay entwickelt hat, wo du nicht überlegen musst, man hatte ja eigentlich viele Aktionen. Es gab, glaube ich, diesen, du duckst dich, machst einen Rückwärtssalto, um irgendwo hochzukommen. Es gibt den Dreifachsprung, es gibt den Weitsprung, es gibt den normalen Sprung, wo du dann so einen Hechthopser nach vorne machst, um nochmal Distanz rauszuholen, wenn du so kurz gesprungen bist. Das waren so viele Werkzeuge, die dir in die Hand gegeben wurden, um eben sich in dieser Welt zu bewegen, die am Anfang erstmal ein bisschen überfordert haben, aber nach und nach, wenn du dich an eine Mechanik gewöhnt hast, dann hast du die andere gelernt und irgendwann konntest du sie alle und da bist du wie ein junger Gott durch die Levels gehüpft. Das war echt geil. Du hast dich wie so ein Akrobat bist du durch die Levels gesprungen. Lustige Geschichte, ich weiß, mein Bruder hat es damals gespielt, also Mario 64, und hat da, glaube ich, wirklich 10 Stunden dann einmal dran gesessen, und der ist dann aufgestanden von meiner Couch und ist dann erstmal angehalten. Ich habe gesagt, was ist denn los? Oh, ich wollte gerade einen Rückwärtssalto über die Couch machen, weil er einfach so drin war in dem ganzen Gefühl, in diesem ganzen Gespringe und Gehopse. Du hast eine sehr, sehr super intuitive Steuerung gehabt mit Walljumps, wie du an die Wand springen hochspringen kannst. Das war auch toll. Also ich habe selten eine Figur so gut wie Mario in Mario 64 aus dem Stand steuern kommen. Es gab ein paar kleine Sachen, die waren hakelig. Zum Beispiel versuch dort mal Schilder zu lesen, dich vernünftig davor zu positionieren. Da sind aber so kleine Nicklichkeiten, die nicht wirklich ins Gewicht gefallen sind. Du hast eben wirklich direkt supergeil alles steuern können und mit den guten Levels, mit den Bosskämpfen, also die Bosskämpfe an sich natürlich nicht, aber diese Lead-Up-Levels, wo du dann immer so hoch zu Bowser dann hochgeklettert bist, auch alles sehr geil inszeniert. Mein Lieblingslevel ist, glaube ich, der Clock Tower, diese Uhr, die man intern dann hochgeht. Ich glaube, Level 14 oder... Relativ am Ende. Genau. Und auch Welt 14 von 15 oder 16. Oh, auch stimmt. 15, 16 große Welten dort drin. Es war super viel Inhalt drin. Das Buhaus, womit du hinten dann rausgegangen bist, und diese Spucke mit dem Klavier, was dich auffressen will. Also, geil. Ich finde übrigens auch, wenn man es jetzt mal auf einer weniger emotionalen Ebene betrachtet, das war auch sonst, was die Technik angeht, war das Spiel, obwohl es das erste war, unglaublich gut so um die Schwächen des Nintendo 64 rumprogrammiert. Also es gab halt keinen Nebel, an den ich mich jetzt groß erinnern könnte. Es lief super flüssig und es hatte auch durch diesen Comic-Stil, den es benutzt hat, war das auch mit dem, dass es hat auch sehr große Texturen zum Beispiel verwendet, was sie immer machen mussten, weil das so eine Hardware-Schwäche einfach war. Es hat aber gar nicht gestört. Das sah einfach super aus. Und da ist man auch technisch nie, was ich später bei ganz vielen anderen N64-Spielen hat, wo man immer dachte, oh nee, das ist hässlich oder matschig oder grau oder und da ist man nie rausgerissen worden aus diesem Erlebnis, weil es einfach auch richtig technisch schön und sauber war. Ja, absolut. Absolut. Es sind Sachen eben, wo dann alles zusammengekommen ist. Bei all der Ernüchterung, die du hättest haben können, oh, Nintendo hat mich jetzt um 100 Mark rausbeschissen und oh, ich kann keine RGB-Kabel oder sowas anschließen. Eigentlich, wenn Mario 64 der Vorbote hätte sein sollen, wie das N64-Spielerlebnis ist, dann hätte es kein Ende gegeben. Dann würden wir heute, glaube ich, noch N64 spielen. Da würden wir heute eigentlich nichts anderes mehr wirklich spielen wollen. So war es letzten Endes ja leider nicht wirklich. Wir können das jetzt, wenn wir in die Spiele weitergehen, auch alles nach Kategorien machen. Jump'n'Run gibt es speziell sehr, sehr viel, über was wir quatschen können. Aber ich würde vorne dran gerne kurz das Launch-Line-Up ein bisschen besprechen. Ja. Pilot Wings habe ich nie gespielt. Ich habe es gespielt, Pilot Wings. Ich fand es ganz gut. Es hat mich bei weitem aber nicht so geflasht wie in Mario 64. Ich fand zwar auch die Freiheit, die man hatte und wie man auf die Landschaft geschaut hat, und man konnte das auch im Gegensatz zu, wenn ich mir sowas auf der PlayStation vorgestellt hätte, auch anschauen, weil es halt diese Texturenfilterung hatte. Das sah okay aus, es war auch flüssig. Aber es ist ein bisschen wie jetzt auch bei dem neuesten Pilotwings auf dem 3DS. Ich finde, Pilotwings ist eher so ein bisschen so ein neutrales Entspannungsding, wo man nie so richtig involviert ist. Also zumindest geht mir das so. Es ist nichts, wo ich jetzt begeistert irgendwie 5 Stunden davor hocke. Ich kann da mal 1-2 Mal fliegen. Ich hatte es tatsächlich auch damals dann gekauft, aber es war jetzt nicht der Mega-Hit. Deswegen habe ich mir das, warum sollte ich Geld für ein Spiel ausgeben, wo es keine Feinde gibt? Also, ist ein guter Punkt. In meinem pubertären Denken habe ich das echt so gedacht. Und heute würde ich es mir vielleicht mal zu Gemüte führen, aber ich bin jetzt immer noch nicht scharf drauf. Aber ich habe einfach gedacht, ja Moment, was wollte ich mir verkaufen? Ein Spiel, was Pilotwings heißt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Kanntest du das alte nicht vom Super Nintendo? Auch nicht, nö. Hat mich nie interessiert. Also Flugschule, hä? Dann gucke ich hinten drauf, da sind so deformierte Figürchen, die so der Typ mit dem Drachenanzug, der so Flügelarme hatte und irgendeine komische Pilotentussi. Nee, ich wusste darunter... Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, wusste nicht, wo der Reiz liegen soll. Also das schmerzt mich persönlich sehr, weil ich habe das allererste Pilotwings auf dem Super Nintendo geliebt. Wahrscheinlich auch sogar scheiße geil. Ich hab's wirklich, das war das erste Super Nintendo-Spiel, was ich damals gespielt habe. Ich habe mich seitdem in diese Serie, in dieses Spiel wirklich, wirklich verliebt. Ich hab's mir nicht leisten können zu Beginn, weil Pilotwings hat auf dem N64 mehr gekostet, glaube ich, als Mario 64. Mhm. Die wollten gleich, obwohl es ein Nintendo-Titel war, glaube ich, 150 Mark bei mir haben statt 99. Mario hat, glaube ich, 90 gekostet. Mario war 99. Das Nintendo-Vorrecht, dass die ihre Spiele 50 Mark günstiger machen können als die Module, die sie an die Third-Party-Leute verkaufen. Aber Pilotwings war doch auch ein Nintendo-Spiel. Ich weiß, aber irgendwas habe ich noch im Kopf, dass ich es mir nicht leisten konnte und mir deswegen das nur aus der Videothek ausleihen konnte. Ich habe das erste Pilotwings, ich weiß nicht, wie oft durchgespielt. Ich kann es in- und auswendig. Ja, ich habe auf jedem Level 100% dort geholt. Einfach die Stimmung, die Action fühlt sich ein bisschen falsch dort in dem Kontext an, aber ich habe es geliebt, einfach dort herumzufliegen, das zu machen. Und Pilotwings 64 ist eben wieder natürlich endlich mal wieder in die Richtung gegangen. Du hattest lange Zeit eben nichts, was in der Art dort gewesen ist. Ich fand, die Grafik war dort... Natürlich, obwohl du da eine größere Freiheit hast, du kannst durch Lüfte fliegen, du kannst durch 3D-Sachen machen, die waren nicht ganz so beeindruckend wie bei Mario 64, weil es war nicht mehr wirklich so flüssig. Ne, Pilotwings 64 war das erste Spiel, was ein bisschen geruckelt hat, ne, dadurch, dass die einfach so eine große, aufwendige Welt gebaut haben. Und es hatte einen leicht anderen Stil. Du hast gemerkt, die haben versucht, so ein bisschen amerikanischer zu werden als dieses doch sehr, sehr japanische Spiel und Design. Das ist so ein Mini-Amerika gewesen, wo du herumgeflogen bist in den ganzen Leveln. Aber ich bin damit nicht ganz so warm geworden wie mit dem ersten Pilotwings, was ich wirklich abgöttisch geliebt habe. Und leider bin ich auch nicht mit dem neuen so richtig warm geworden, weil die haben... zu wenig gemacht mit dem 3DS-Teil. Mich hat es ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ein bisschen mehr drauf, weil ich das alte so sehr geliebt habe. Perfektes Ausbildungsmaterial für die Akademie. Wenn Sie meinen, Sir. 4 Files folgen. Die Geschichte der Luftfahrt. 1997 wird sie neu geschrieben. Du bist Icarus. Und du bist Drachenflieger. Du fliegst mit Motorkraft. Oder sogar mit Raketenantrieb. Erlebe die Geschichte der Luftfahrt neu mit Pilotwings 64. Vielfältige Missionen, unzählige Fluglizenzen und die präzise Steuerung machen Pilotwings 64 zu einem grenzenlosen Flugspaß. Es kann jetzt sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber war Pilotwings nicht auch von Amerikanern entwickelt? War das überhaupt aus Japan? Ja, es war nicht von Paradigm, oder? Ach ja, genau. Entwickler. Ja. Genau. Ich glaube, dass das erste muss noch von Nintendo selbst entwickelt gewesen sein. Das Super Nintendo-Ding. Ja. Und beim anderen hast du eben gemerkt, also als halbwegs belesener Videogames fast Abonnent. Abonnent in der, ich habe es mir jedes Mal gekauft, da könnte ich also jedes Mal also quasi auch Abonnent dann eben sein. Hast es natürlich vielleicht im Hinterkopf noch gehabt, aber mir hat einfach dieser leichte Stilbruch ein bisschen missfallen. Ne? Und bei all der, heute würdest du sagen, ach komm, das ist nicht von Japanern, ist doch scheißegal, aber wenn du als Kiddie dann dran gewöhnt bist, oh hier, das und das Spieldesign ist so, dann hat es sich ein bisschen komisch angefühlt. Es war nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, leider. Dann gab es ja noch Turok. Ich möchte erst über Wave Race sprechen. Ach so, das gab es ja auch noch. Ich weiß jetzt nicht, was früher jetzt kam, aber ich glaube, Wave Race war sehr nah am Launch in allen Territories. Es kam jeweils, glaube ich, kurz nach dem Start. Ich check das mal kurz nach. In Japan, die Launch-Titel waren gewesen Pilotwings, Super Mario 64 und Shogi. Ja, genau. Und das war nämlich auch von SETA. Da habe ich gedacht, toll, so ein Scheiß entwickelt. Einen Experten, den wir mal einladen können zum Thema Shogi. In den USA waren es nur Pilot Wings und Mario 64, ohne Shogi, warum auch immer. Und hier, 1. März 97 bei uns waren es Mario 64, Pilot Wings 64, Turok war hier und Shadows of the Empire, Star Wars. Ach, genau, ja. Oh, das habe ich total vergessen. Lass uns kurz, Turok gehen wir gleich und lass uns mal Shadows of the Empire, Wave Race machen wir dann im Anschluss. Ja. Das war ja sehr aber kurz Shadows danach. Of the Empire habe ich leider auch nie gespielt. Ich war noch nie so der extrem fanatische Star Wars Fan. War doch auch Factor 5, oder nicht? Da hat mich auch schon wieder die Vorberichterstattung ein bisschen abgeturnt. Also einerseits war der Sound mono. Ey, wen juckt's? Aber mich hat's irgendwie abgeturnt. Und dann gab's, glaube ich, auch schon Stimmen, die das Ganze ein bisschen kritisch beäugt haben, wo es hieß, so ist nicht so geil oder Laufsequenzen doof. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich hab's leider nie gespielt. Es war auch nicht so geil, das Spiel. Ich hab's auch nie selber, also außer mal kurz 5 Minuten an der Spielstation im Kaufhaus wirklich selber gespielt. Ich bin auch kein riesen Star Wars Fan, muss man sagen. Also mich hat auch dieses ganze, wie hieß der Hauptheld, glaube ich, Dash Render. Du warst ja nicht mal Han Solo oder Luke Skywalker, und das war vor den hier Remakes, nicht Remakes, vor den Prequels, den Star Wars Prequels. Das heißt also, du hast vielleicht, selbst wenn du Star Wars ein bisschen überdrüssig gewesen bist, du wurdest nicht so komplett bescheid mit 1000 Sachen. Es war was Cooles. Und ich weiß auch gar nicht, was da noch alles drin war. Also es, man kann das Lauf- halt diese Sequenzen, ne? Oder genau, ja. dieses Battle of Hoth, wo du halt mit einem Snowspeeder cool. hier das Seil um die Beine wickelst von den AT-ATs. Also das war technisch recht beeindruckend, aber bei dem Laufen, also ich habe jetzt das Spiel bestimmt auch 10 Jahre nicht mehr gedacht, das ist mir jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast wirklich gar nicht eingefallen. Aber so wie ich mich daran erinnere, das Laufen war relativ hakelig und die Umgebungen sahen alle auch nicht so schön aus. Also das war mehr so ein, ich will jetzt nicht sagen, so ein typischer Lizenzblender, aber es war sicherlich kein Highlight im Portfolio des N64. Nee, aber es war natürlich ein guter Titel dort im Star Wars läuft immer eigentlich, ne? Und dort ein Showcase zu machen, Factor 5 sind ja die wirklich de facto Star Wars Entwickler gewesen für viele Jahre. Und eigentlich auch wenn sie ihre Stärken dann eher in den Flugsequenzen gehabt haben, die bei Shadows of the Empire natürlich zu einem Teil auch drin gewesen sind, neben zusätzlich zu recht halbgaren Laufsequenzen, hat es trotzdem, glaube ich, ein interessantes Spiel, speziell für die Star Wars. Es gibt bestimmt genug Leute, die dann immer noch mit Wonne an Shadows of the Empire zurückdenken, für die das erste N64-Spiel gewesen ist, anstatt Mario. Wer's auch immer gewesen ist, mein Beileid hier ein bisschen, weil ihr dann andere coole Sachen verpasst habt. Aber es gehört eben dazu. Zu der ganzen Nummer. Factor 5 hat selber ja auch, greifen wir zwar ein bisschen vor, aber die haben natürlich dann auch gesehen, oh, Laufsequenzen sind wir nicht so gut, die haben sich in den kommenden Spielen ja wirklich nur rein auf die Flugsequenzen beschränkt. Ich glaube hier, was war das erste? Rogue Squadron war doch dann das aber erste, ne? Gab es noch ein bisschen rumlaufen teilweise auf dem Gamecube. Gab's ich bin das noch? Ziemlich sicher, dass es zumindest so kurze Sequenzen gab. Auf dem Gamecube war es Rogue Leader, aber ich spreche natürlich von den N64 Sachen. Achso, genau. Stimmt, da gab es ja auch noch Fortsetzungen. Da gab es noch zwei auf dem N64, da gab es Rogue Squadron und noch ein wo man, glaube ich, sogar das Expansion Pack dann später gebraucht hat, um das zu spielen. Ach stimmt, da gab es noch einige, da gab es auch noch Battle for Naboo oder sowas. Das war ein relativ spätes Spiel mit Expansion Pack Unterstützung. Ja, ich check das auch nochmal kurz nach. Also ich glaube, die haben auf jeden Fall nachher auf den N64 erstmal Spiele ohne Laufsequenzen gemacht. Die konnte Factor 5 aber auch richtig gut machen. Also ich weiß noch, Rogue Squadron war für viele ja auch Grafikreferenz damals auf dem N64 gewesen, mit den Flugsequenzen, mit dem wieder natürlich die Hoss-Sequenzen, wo du dann die AT-ATs dann mit dem Seil drumherum stolpern lassen kannst und andere Flugballergeschichten, die da gewesen sind, die konntest echt gut machen. Am Anfang aber natürlich noch nicht, ne? Noch nicht mit dem dementsprechend verbaut gewesen. Also Star Wars Shadows of the Empire als Launch-Titel und in Europa dann auch. Ich hätte ehrlich gedacht, es kam einen Tacken später, aber Turok war tatsächlich Launch-Titel. Du bist Turok und nur du kannst die Welt retten. Das Schicksal unserer Zukunft liegt in deinen Händen. Durch die Motion-Capture-Technik sind die Gegner unglaublich realistisch animiert. Ein Blick auf die Karte erleichtert dir die Orientierung. Um das Abenteuer zu bestehen, hast du ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung. Die Spielstände werden mit dem Controller-Pack abgespeichert. Ja, wie ich meinte, da gab es halt noch kein Memory Pack, was dann halt echt scheiße war. Du konntest das Spiel kannst nicht speichern. Ja, kaufst das Spiel, dir dieses Ding und dann darfst du ja entweder das oder lässt halt blöd liegen, bis das Pack da ist. Das macht ja jedes Kind gerne. Erzähl mir mal ein bisschen, Trant, was war das Besondere an Turok damals in einer Linie von vielen besonderen neuen Sachen? Da hat Turok ja auch sehr, sehr viel innoviert und neu gemacht. Ich ja damals keinen PC hatte, unter anderem auch aus Kostengründen. Also mein Bruder hatte einen, da habe ich mal gesehen, das war schon ganz geil. Aber ich hatte jedenfalls mit Ego-Shooter nichts am Hut. Und Turok war so eigentlich der erste, an dem ich mal so ein bisschen länger Hand angelegt habe. Ich war da nie eigentlich ein großer Fan von dem Spiel, weil da hat mich der Nebel wirklich abgefuckt. Das kann man ja gleich mal sagen, dass der innerhalb gefühlt der nächsten 20 Meter war einfach eine fette Nebelwand. Dinosaurier, also es war halt, du warst in der Indianer Turok, der in irgendeiner Urzeit gegen Dinosaurier gekämpft hat. Es basiert auf irgendeiner Comic-Lizenz, genau, glaube ich, die ich hier zwar nicht kannte. Ich weiß nicht, ob die speziell fürs Spiel gemacht wurde oder nicht, oder ob es was Bekanntes war, aber es war dann eben Comic-basiert und dort wurde eine Lizenz, die auch kein Schwein kannte, also. Nee, mir war es kein Begriff. In Amerika vielleicht, mag sein, dass es da jemand kannte. Naja, und die Dinosaurier kamen irgendwie innerhalb von in der Ferne von 15 Metern kamen sie aus dem Nichts, kannst du fast schon sagen. Naja, aber was bei Turok wirklich geil war, das stimmt dir bestimmt noch zu, ist die Steuerung gewesen, dass man halt, war das Standard, also mit den C-Knöpfen ist man gelaufen, halt digital, was ja auch voll gereicht hat, und mit dem Stick hat man sich in alle Richtungen umgeguckt und das war halt super ungewohnt zu dem Zeitpunkt. Ich weiß noch, das Bond-Spiel kam ja wenig später oder so. Ein bisschen später, es kam 97. Und das habe ich dann anders gespielt. Da bin ich nämlich mit dem Stick gelaufen, also habe den Stick irgendwie in der rechten Hand gehabt. Nee, umgekehrt. Bin mit dem Stick gelaufen in der linken Hand und habe die C-Knöpfe zum Gucken benutzt, was halt natürlich überhaupt nicht geil war. Aber da bei dem Spiel, das war so ausgelegt, dass es funktioniert hat, weil du nicht oft nach oben und unten gucken musstest. So hat ja auch Doom damals funktioniert. Du musstest selten nach oben und unten gucken und deswegen war es nicht nötig. Bei Doom konntest du gar nicht nach oben und unten gucken. Automatisch hat er Kanone nach oben gezielt oder nach unten gezielt. Du konntest es später bei dem Nachfolger dann wirklich dann machen. Genau. Und bei Turok, da musste man das hin und wieder und es hat halt auch geil funktioniert. Das fand ich halt echt gut, dass man da so sich frei wirklich stufenlos. Man kann halt auch präzise zielen. Das ist kein Tastengetippel mehr, weil die Kamera sich nur digital bewegen lässt, sondern man konnte fein justieren und die Gegner anvisieren. Das war geil. Es war so, also für viele natürlich der Initialzünder zu der ganzen, hey, ist ein Ego-Shooter besser auf der Konsole oder auf dem PC dann dort gewesen? Natürlich in den 90ern ist PC gleichzusetzen mit Ego-Shooter. Maus und Tastatur sind so etabliert, so vorherrschend und dass sich jemand eigentlich kaum vorstellen konnte, wie man ohne diese überpräzisen Eingaben, die eine Maus und eine Tastatur, also speziell die Maus eben, womit du dann zielen kannst, mit sich bringt, wie du das auf eine Konsole umsetzen kannst. Deshalb waren ja auch die eher Super Nintendo Mega Drive Shooter Umsetzungen, die sowieso technisch schon komplett im Arsch waren, haben sich auch nicht so vernünftig steuern lassen mit dem normalen Steuerkreuz. Dadurch, dass du jetzt einen Analogstick hast, sowas hat man ja auch nicht probiert und das hast du ja auch im PC-Lager noch nicht wirklich. Das ist das, was mich persönlich wundert. Ich habe ja nichts gegen die Maus dann auszusetzen, aber ich finde die Tastatur als digitales Eingabemedium, warum man da zum Beispiel nicht einen Stick oder irgendwie sowas hat, um da weichere Bewegungen zu machen und das dann miteinander kombiniert, verstehe ich nicht ganz. Aber was Turok als erstes eben gebracht hat, dass du tatsächlich analoge Eingaben eben für einen Shooter beim benutzen kannst. Wie du das natürlich machen kannst, es hat sich mittlerweile herauskristallisiert, diese Dual-Stick-Konfiguration, einen Stick zum Bewegen, einen Stick für die Kamera zum Wechseln. Da war noch nicht so genug Vordenkleistung dann gewesen, um das Gamepad vom N64 gleich mit zwei Sticks auszustatten, sondern die Kamerakontrollknöpfe zu haben. Da hat sich diese Dual-Stick-Steuerung noch nicht ganz entwickelt können, aber der Schritt war schon mal gegeben. Ja. Na, also du hast auf jeden Fall, du konntest dich trotz, obwohl du gar keine Maus und Tastatur dann in der Hand hast, trotzdem einen Shooter vernünftig spielen schon mal. Also so einigermaßen vernünftig spielen und hattest das Gefühl nicht, dass du hier auf Eierschalen herumtanzt die ganze Zeit. Was das, ja ganz cool gewesen ist. Könnt ihr euch bei Turok, also ich habe da echt nur ganz wenige Bilder vor Augen, wie irgendein Dino aus dem Nebel bricht. Aber ich kann mich ansonsten da echt spielerisch oder inhaltlich an gar nichts mehr erinnern, was das Spiel gut gemacht hätte. Genau, das Leveldesign war viel zu konfus. Einerseits durch den Nebel hast du ja nie irgendwie eine richtige Orientierung gehabt, weil jeder Gang aussah wie der andere. Du musstest dich halt ganz oft anhand der Karte orientieren, die eigentlich auch ganz cool war. Die konntest du dir ja dann über das Spielbild legen. Die war so halb transparent oder nur so mit so Wireframes und hast dann quasi in Echtzeit gesehen, wie du dich auf dieser, also heute gibt's ein Radar oder sowas. Damals war das echt cool. Du konntest halt auch, die habe ich auch oft benutzt, um Sprünge zu timen. Also, weil die sehr präzise war. Sprünge waren echt der Hass, weil du musstest wirklich scheiße knapp abspringen. Eigentlich, wenn du schon runtergefallen bist, musstest du springen und dann hat das gerade so geschafft. Und da habe ich oft die Karte auch benutzt, weißt du, weil wenn der Pfeil gerade über die Kante gelatscht war, dann war der richtige Moment gekommen, um zu springen und den Abgrund zu überspringen. Ja, und sonst kann ich mich da auch nicht an viel erinnern. Das war halt immer viel Urwaldgedöns. Ich kann mich besser an den 2 erinnern. Ich auch. Der hat das Expansion Pack unterstützt, kann das sein? Ja, genau, genau. Also er hat es unterstützt. Es gab viele Ruinen oder so? Also Turok als erstes Spiel eben hat Höhlen. Das Ganze etabliert mit dem Setting. Du als einsamer Dinosaurierjäger, als Indianer bist du unterwegs und haust sie dann dementsprechend kaputt. Der Erfolg hat Acclaim, die es damals in Wegel, ich glaube Iguana war das Entwicklerteam, was für Acclaim das dann gemacht hat, die ja für sehr, sehr viel Zeug verantwortlich gewesen sind damals, weitergeführt das Konzept in einem größeren und vor allem auch besseren und auch schöneren Teil mit ich glaube, Turok 2 Seeds of Evil. Kann ich mich auch noch erinnern, das hatte auch so eine Relief-Verpackung drauf, wo der Dinosaurier vielleicht rausgeguckt Schwarzes hat. Schwarzes Modul. Genau, das stimmt. Genau, nachtschwarzes Modul plus eben der Sticker drauf unterstützt Expansion Pack. Ja. Expansion Pack, die Leute, die es nicht kennen, da hat, wo Nintendo quasi gesagt hat, ey, wir machen zwar eine Konsole, da steht eigentlich schon fest, was die Technik drin ist, aber wir lassen uns die kleine Option offen da an der Technik, um mal ein bisschen zu fallen, wie es nötig ist. Viele der neueren Spiele, es gibt eine Handvoll Spiele, die es auch voraussetzen, aber viele neuere Spiele hatten Unterstützung dafür. Du konntest in der Mitte vom N64 den Slot vorne aufmachen und dort ein Expansion Pack rein tun. Man muss sich vorstellen, das war ein kleines Modul, was sagenhafte 4 Megabyte Speicher zusätzlich in die Konsole gepackt hat. Was aber genauso viel war, wie die Konsole selbst genau. auch nur hatte. Es hat es verdoppelt. Ja. Also, wer sich darüber beschwert, dass seine Xbox 360 512 MB heute drin hat, das N64 hatte 4 Megabyte, wurde mit diesem Expansion Pack dann auf 8 verdoppelt, was die Spiele, die das unterstützt haben, hauptsächlich dazu befähigt hat, in höhere Auflösungen zu schalten. Ja, N64 hatte natürlich die Grundauflösung, wie viele Spiele der Ära dort aus der PlayStation 1, so 320x200 oder 320x240. Hört sich auch heutzutage nach Pipifax an für Leute, die in 1080p dann spielen. Mhm. Mit diesem Expansion Pack, aber dadurch, dass da mehr Raum vorhanden war quasi, um dort seine Texturen und Bilder und so weiter dort abzulegen, konnten sich die Spiele wie beim PC, wenn sie es unterstützt haben, in eine höhere Auflösung schalten. 640x480. Ich habe da fast nie was von gesehen. Es gab auch nicht viele Spiele. Es gab einige, die es optional unterstützt haben für die Auflösung oder auch manche haben nur in der Framerate davon profitiert. Die hatten gar keine höhere Auflösung. Aber ich glaube, so wie sie das mal etablieren wollten auf dem Markt, es gab im Endeffekt nur 2 Spiele, die es vorausgesetzt haben. Das waren Zelda Majora's Mask und Donkey Kong 64. Ja. Und dann gab es noch, es gab mal irgend so ein Rennspiel. War das Lamborghini? Automobili Lamborghini? Irgend so ein Rennspiel oder Top Gear? Es hat es genutzt, aber es hat ja, es nicht vorausgesetzt. Ja, eines der ersten, so, die das genutzt haben, meinte ich jetzt nicht vorausgesetzt. Stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Top Gear gab es, glaube ich, 2, 3. Die waren auch gar nicht so schlecht, wobei wir da wahrscheinlich eh nochmal separat drüber sprechen werden, dass Rennspiele ja nicht gerade eins der Vorzeigegenres auf dem Obwohl N64 sind. Es ist aber eins der umfangreichsten auf dem N64. Ja, aber auch eins der schlechtesten leider. Da würde ich sonst mit dir diskutieren, was das angeht. Ich habe sehr gerne Rennspiele gespielt auf dem N64. Fun Racer. Ja. Also, aber auch so Formel 1 war auch ganz gut. Okay, wir reden da später. Oh Gott, ey, was haben wir da noch alles vor uns? Turok, der zweite Teil hat eben dieses Expansion Pack vorausgesetzt, was dem eigentlichen Spieler befähigt hat, in der höheren Auflösung zu laufen. Höhere Auflösung hat natürlich auch bedeutet wesentlich ruckliger als vorher. Also du hattest Bullshit, dann den High-Res-Modus, dass die Explosionen alle feiner ausgesehen haben und die Details. Die Anzeigen waren auch kleiner. Die Anzeigen waren kleiner. War natürlich alles schärfer. Die Texturen wurden nicht schärfer. Also du sahst den Matsch nur ein bisschen schärfer dort aus und du hattest natürlich auch immer noch kein RGB-Signal. Also wirklich viel hat es nicht gebracht. Optisch hat das nicht wirklich viel gebracht. Es hat dir natürlich ein kleines bisschen Glanz drauf getan. Dafür hat es aber sehr viel geholfen, dass das Spiel selber um einiges besser war, fand ich, als das erste Turok. Ja. Und das erste Turok wurde ja auch damals schon, wenn ich an zweite denke, muss ich immer an diese eine Spezialwaffe denken. Das erste Turok war schon angepasst auf deutsche Sensibilitäten, ne? Statt Blut gab es ja nur Roboter und Mechanik und so weiter. Aus dem zweiten Teil musste ich immer primär, weil ich die englische Version von Turok hatte, an diese Spezialwaffe denken. Ich glaube, das war das Cerebrum Killer oder wie das heißt, wo man die Cerebral Bore oder sowas, ne? Wo man dann das Gehirn quasi rausgebohrt hat. Ja. Was ich auch bemerkenswert fand bei dem zweiten Teil war, dass es so Segmente hatte, so Zwischensequenzen, wo man mit so einem Geist oder so gesprochen hat. Das war mit Sprachausgabe. Das fand ich relativ beeindruckend. Ja, das war ging cool. Dann immer so Greetings Turok, bla bla bla. Ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, was es ging oder wie sie bla, hieß. Ich weiß auch nicht mehr. Aber das fand ich cool. Das hatte blaue Tussi, das war echt gut. Eine wertige Präsentation einfach für N64-Verhältnisse, weil man auch Sprachausgabe da einfach nicht so gewöhnt war. Oh Mann, das war ein cooles Spiel. Also was mir auch noch eingefallen ist, nur mal kurz einwerfen, dass der erste und der zweite Teil, die hatten auch richtig coole Gegneranimationen eigentlich. Seien es jetzt die Denius oder die Monster gewesen oder auch die Soldaten, weißt du, wenn die um die Kurve gerannt sind und haben sich so in die Kurve gelegt oder wenn du so weggeballert hast, dann sind die auch richtig geil geflogen. Also nicht einfach nur so irgendwie blöd hingefallen und dann weggeblinkt, sondern da war schon richtig Bums dahinter. Ja, du hast natürlich auf dem N64 durch Turok 2 und über die anderen Titel, über die wir gleich dort quatschen, hat sich durch diese Sachen, dass du dort mehr machen konntest mit den Animationen, mit der Technik, mit der Steuerung, hat sich ja eher schon als die fast schon First-Person-Shooter-Konsole dann hingestellt, verglichen speziell mit der PlayStation und dem Saturn. Es gab eine Handvoll coole Shooter auf der PlayStation, ich kann mich noch erinnern, Disruptor oder sowas mit dieser geilen Teddybär-Werbung, die dann verboten wurde, wo du dann Teddybär mit einem durchgeballerten Bauch dann auch... Durchgeballerter Bauch. Ja, das war auch ein Feature von Turok 2, dass man da diese... Es gab fette Viecher, da konntest du mit der Shotgun irgendwie den Bauch wegpusten, dass du durchgucken konntest. Spiele wie Turok, wie über die wir uns im Rarecast schon ausgiebig unterhalten haben, deren Namen wir jetzt nicht nennen, aber Bond Shooter 007 plus Perfect Dark war nicht indiziert, ne? Das können wir ja immer noch dann nennen. Perfect Dark war nicht indiziert, aber dafür auch die ganzen Umsetzungen der indizierten Sachen wie Boom 64, Duke 4D 64. Piep! 2. Also 1 gab es auch. Ja, du meinst Quark 2. Ach so, Quark 2, ja. Quark 64 gab es später auch. Quark 64 und auch der zweite Teil, die waren richtig gut. Ich meine also ja den zweiten. Da war ich echt beeindruckt von. Die haben Spaß gemacht, die liefen auch gut. Waren wirklich cool. Da war ich mit dem Simon in Berlin auf einem Flohmarkt, irgendwo in der Prinzenstraße, ich weiß nicht wo. Aber da habe ich das dann gefunden und konnte es kaufen von irgendeinem Händler dort und wusste aber nicht mal, dass es das gibt. Dementsprechend überrascht war ich da, als ich da sehe, wow, fürs N64. Nehme ich gleich mit, scheißegal, ob ich kein Geld habe. Ich gebe dir alles, hier, nimm. Ich möchte das Spiel haben. Und ich habe es auch nicht bereut. Also es war auch ein Spiel, wo ich mich nur nicht vorher informiert hatte und war echt positiv überrascht. Es war lang genug, es war gut umgesetzt, es war flüssig, ließ sich gut spielen. Speziell im Vergleich, wenn du dir damals keinen dicken PC leisten konntest, um diese Sachen zu spielen, da war das eben deine beste Alternative. Und selbst so Sachen, die dann nicht nur dafür umgesetzt wurden, wie Quark 2 zum Beispiel. Ich glaube, Boom 64 ist ja ein komplett eigenes Spiel gewesen, mit komplett neuen Leveln zum Beispiel, was ich als Gamer der PC-Version, wo ich in der Schule nur dann spielen konnte maximal, auch sehr begrüßt habe, dass du dann ein komplett eigenes und wirklich selbstständiges Spiel bekommen hast. Wobei, das fühlte sich halt ein bisschen altmodisch dann schon an später, weil man halt nicht nach oben und unten schauen konnte. Es war halt wirklich ein sehr simpler und straighter Shooter, aber cool, dass es, wie du schon gesagt hast, wirklich ein eigenes Spiel war und technisch war das durchaus auch ganz hübsch. Und ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit sogar mal reingeworfen zu Hause, das kann man auch heute noch spielen. Aber das hat ja leider auch noch so Bitmap-Gegner, oder? Ja, die... Das fand ich nämlich damals halt schon vorsintflutlich nach Turok. Aber ich fand es bei dem Spiel speziell gar nicht so schlecht irgendwie, weil die trotzdem cool waren, zum Beispiel diese großen rosa Viecher, die immer auf dich zugerannt kamen, ich fand die irgendwie ganz cool. Und ich fand es auch nicht schlimm, dass sie so aussahen, wie sie aussahen. Naja, wie gesagt, die Monster an sich fand ich auch cool, aber das war dann irgendwann doch recht vorsintflutlich, weil das ist mir auch damals, als ich halt zum allerersten Mal gesehen habe und eigentlich geflasht war, wie das auf dem PC rennt, wie flüssig, da war ich halt auch schon enttäuscht. So, hier mit den Gegnern stimmt aber irgendwas nicht, ne? Da konnte ich halt noch nicht in Worte fassen, dass es nur Bitmaps sind, die eigentlich nur zweidimensional dargestellt wurden. Aber naja, nach Turok hat man dann halt gesehen, wie Gegner auch aussehen können und das... Ich weiß nicht, also glaube ich nie gespielt aus dem Grund. Aber die Bäume in Mario waren auch nur 2D-Bitmaps, die hat man auch immer von vorne gesehen. Ja, aber die konntest du nicht durchballern dann, also hat's dir... Die Pilze waren dann wieder 3D. Der Grundtenor ist eben, es gab doch sehr, sehr viel Abwechslung in dem Genre, was die Shooter dort jetzt anging. Und wenn du keinen PC hattest, warst du mit dem N64 dann, bis dann später mal die neuen Konsolen gekommen sind, auch am besten aufgestellt. Was es angeht, Turok gab es noch eine Handvoll mehr später Sachen und es gab, was weiß ich, wie hieß das alles? Armorines und... Oh Mann, da habe ich mir viel von versprochen. Forsaken gab es noch. Das war geil. Kein richtiger Ego-Shooter war, aber... Genau, naja, Forsaken ist eben Flug-Ego-Shooter, also angelehnt an Descent. Die Flug-Ego-Shooter damals auf dem PC gewesen, gab es auch eine PlayStation-Version gleich, Forsaken 64, aber eins der letzten Spiele aus der Serie, wo du dann durch Gänge geflogen bist mit deinem Raumschiff, fand ich auch mal ganz geil. man kann schon sagen, dass Acclaim echt ganz gute Spiele gemacht hat. Die waren ja vorher nicht wirklich für gute Spiele bekannt und danach auch nicht wirklich, bis sie dann zugrunde gingen. Also die hatten immer mal gute Titel, aber da war fast deren Hochzeit, kann man fast schon sagen. Es hängt immer davon ab, wer für Acclaim natürlich dort entwickelt hat. Acclaim immer noch Publisher. Ich glaube auch, dass alles, also Forsaken 64 müsste auch alles Iguana gewesen sein. Das kam aus England irgendwo, glaube ich. Also Iguana hat sich abgewechselt mit, wie hieß die, nicht Obsidian, sondern... Ich weiß nicht mehr, wie das andere Team... Sculpture Software, die meine ich. Acclaim hatte ein paar gute Teams dran gehabt. Mhm. Und du siehst es ja auch in vielen Spielen. Leider war zwischendurch eben auch jede Menge Müll mit drin verbaut. Und letzten Endes sind die dann ja an BMX Triple X und solchem Schwachsinn dann zugrunde gegangen. Mann, ja. Das war echt schlimm. Dann, in späteren Generationen. Aggressive Inline hatten sie noch. Aggressive Inline fand ich nicht schlecht. Das hat super Bewertungen bekommen überall. Ich glaube auch bei Cypress. Das war aber auch nicht schlecht. Aber es war halt kein Spiel, wo du jetzt, man musste objektiv sagen, es ist gut, aber hey. Ja, ich habe es ein bisschen gespielt als Tony Hawk-Fan damals, Aggressive-Fan, aber das war so eher der Abgesang von Acclaim gewesen. Auf dem N64 hatten die eben aber eine echt gute Auswahl gehabt und da konntest du dich, trotz des Acclaim-Namens, musst du dich nicht unbedingt schämen, so ein Spiel zu kaufen. Shooter-mäßig, okay, was haben wir aufgeschrieben? Natürlich die Rare-Sachen, die wir dann aber Turok. Winback kann man nicht, glaube ich, als klassischen Shooter dann bezeichnen, das war ja mehr so. Von wem war das nochmal? Winback war es von Hudson? Oder? Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Koei, nein. Doch, das kann schon sein. Ich denke irgendwie an Koei, ich weiß aber nicht warum. Doch, es müsste Koei dann, glaube ich, gewesen sein. Winback. Da gab es ja auch später eine PS2-Version von. Im ganzen Agenten Kuddelmuddel-Mischmasch, was auf dem N64 gerne dann nach dem Bond-Shooter dann sich eingestellt. Du hast ja Mission Impossible. Wollte ich gerade sagen, ja. Da habe ich mir nämlich ähnlich viel versprochen. Da wurde auch sau viel Hype drum gemacht, wo gesagt wurde, boah, das wird grafisch alles sprengen, was bisher auf dem N64 da war. Mhm. Und wird noch besser aussehen als das Bond-Spiel, hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt, es war eigentlich schon ziemlich crappy. Ja. Man konnte spielen, es gab auch viele Momente aus dem Film, die schön repliziert wurden, aber es war eigentlich kein gutes Spiel. Leider. Leider nicht. Übrigens muss ich auch gerade sagen, da war neu, dass man über die Schulter zielen konnte und da wurde der Charakter transparent. Wow. Wurde als Feature angepriesen. Wir hatten uns, glaube ich, auch im mehr Rare-Podcast ein bisschen drüber unterhalten. Da hat der Simon ja einige Geschichten zu erzählen, wo er so ein Hardcore-Review, glaube ich, schreiben musste über... Oder was das Lösungsbuch? Nee, wir haben zusammen Lösungsbuch geschrieben. Das Lösungsbuch habt ihr geschrieben gemeinsam, ne? Zu Mission Impossible. Wenn wir es noch irgendwo finden, Zuhörer, wenn ihr dann das Lösungsbuch habt und uns zuschickt und rückfrankiert, dann unterschreibt das Trant einfach für euch als Autor. Und dann kriegt er einen speziell... Simon auch. Und Simon auch, ja, bis ich Simon mal finde. Kriegt er dann wieder zurück. Falls davon noch welche dann rumfleuchen. Winback ist tatsächlich von Koei, die normalerweise ja eher die Strategiespiele machen, so in Richtung Kessen, Romans of the Three Kingdoms und Dynasty Warriors. War aber nicht Dynasty gut, Warriors oder das Winback? Also ich glaube nicht, ich habe es nie selber gespielt. Ich habe den PS2-Teil einmal gehabt, was ja die Fortsetzung gewesen ist. Es hatte auch ein bisschen Cover-System, ne? Also eins der ersten Spiele, was so ein typisches Cover-System gemacht hat, bevor es dann eben Gears of War, was ich nur wegen des Cover-Systems und nicht wegen des Inhalts hier kurz anerwähne, und Killswitch auf der PS2 damals gehabt haben. Also es hat schon interessante Elemente gehabt, aber es war so mehr ein unter ferner liefen Agentenspiel. Ich glaube, es war noch nicht mal Ego, es war Third Person, wenn ich mich nicht erinnere, komplett. No. Third Person, eine Sache, die wir vergessen hatten, ich weiß noch nicht genau, zu welchem Genre man dieses Spiel dazu zählen kann, aber ich weiß, es gehört zu deinen Lieblingsspielen. Habe ich auch damals in der Collection gehabt, aber nicht so lange gespielt. Hybrid Heaven. Ja, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Das habe ich, glaube ich, in jedem Podcast schon genannt. Ne, komm, Hybrid Heaven, jetzt hast du mal deine Plattform dran. Erzähl mir, warum Hybrid Heaven so geil ist. Ich habe das eigentlich auch viel zu spät gespielt. Da war N64 irgendwie schon längst rum. Ich war krank, habe zu dem Zeitpunkt noch beim Simon gewohnt in Würzburg, weil ich keine Wohnung hatte. Und da habe ich gedacht, ach komm, probierst du mal Hybrid Heaven aus. Ey, und das war halt schon ein ziemlich hässliches Spiel. Was gut war, war die Story. Man hat angefangen als irgend so ein blonder Indianer. Und später hat sich mit dann dem Präsidenten irgendwas, genau, ne? Irgendwas mit dem Präsidenten. Natürlich. Egal, es war auf jeden Fall eine Verschwörungsgeschichte irgendwie mit Außerirdischen, die auf der Erde gelandet waren und von der Regierung verheimlicht wurden. Die haben wahrscheinlich sogar die Regierung auch schon infiltriert. Ich weiß, dass die Hybriden in die Region geschickt haben, um eben die Kontrolle über Amerika zu erhalten, weißt du? Also der Präsident war, glaube ich, gar nicht mal der Präsident, sondern ein außerirdischer Hybriden-Klon. Natürlich war es ein Klon, ist ja logisch. Und das war eben auch das Coole, dass du am Anfang jemanden gespielt hast und dachtest, das ist der Held, und dann hat sich aber irgendwann ein Twist ergeben und du hast jemand anders gespielt, und der am Anfang der Held war, war eben am Ende dein Hauptfeind. Oder war das auch ein Hybrid? Ich weiß es nicht. Aber das war eigentlich schon ganz cool, weißt du, das hat mich wirklich überrascht. Ja, und spielerisch war es eigentlich ein Third-Person-Shooter, insofern, dass man halt auch schießen konnte, aber das war überhaupt nicht der Fokus, sondern man ist auf Gegner zugegangen, ähnlich wie in einem Rollenspiel auf einer Oberwelt, und dann hat das in einen Kampfbildschirm gewechselt, wo man dann eben Nahkampf, was waren das, rundenbasierte Nahkämpfe? Boah, ich weiß, es hat viele Wrestling-Moves gehabt. Es hatte Wrestling-Elemente gehabt, genau. Und also man konnte in Echtzeit sind in diesem Kampfbildschirm dann der Gegner und der Held irgendwie umeinander rumgetänzelt, und man hat so ein bisschen irgendwie die Distanz versucht zu schaffen, so ich gehe mal näher ran, dann schlägt er, dann gehe ich zurück, er schlägt ins Leere, dann ist er in der Recovery-Phase und ich gehe hin und grapple den oder so. Was auch cool war, dass man Kombos eben man konnte das Kampfgeschehen pausieren und dann Kombos eingeben. Man hat die Dinger immer nach und nach von den Gegnern gelernt, das heißt, hast du irgendwie so einen Mutant besiegt, hast du von dem ein Kombo gelernt, der dann, keine Ahnung, High Left Punch, Hook, Low Kick, und so konntest du dann Kombos irgendwie aneinander rein. Und lustig war auch, dass die Körperteile die Körperteile wurden halt beeinflusst von den Treffern. Wenn du jemanden irgendwie das Bein zertrümmert hast, dann war der recht lahm und konnte damit auch nicht mehr zutreten, und so konntest du dann echt geile taktische Kämpfe ausfechten. Es gab auch Konter und so. Also das hat echt Bock gemacht. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich das so gern gespielt habe, weil die Kämpfe echt Bock gemacht haben. Und weil man auch bei jedem Gegner irgendwie immer die Möglichkeit hatte, neue Moves zu lernen. Ich glaube, das war wirklich auch das attraktive Element eben an dem Spiel. Also das ist auch das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben sind, dass die Kämpfe dort Spaß gemacht haben. Aus irgendeinem Grund habe ich es auch irgendwann nicht mehr so weiter gespielt. Es hat auch das Expansion Pack auch unterstützt, das weiß ich auch noch. Stimmt, ja. Du konntest also auch da in rucklig und hochauflösend dann deine Gegner backern. Und eben als Wrestling-Fan, da werden Fabian und ich, glaube ich, auch gleich nochmal... Ich möchte es nicht sagen, aber ich glaube, ich werde es demnächst wieder durchzocken. Ich habe voll Bock drauf. Lass uns mal ein bisschen mehr was draus machen. Wir müssen mal aufnehmen oder irgendwas damit tun. Ja, okay. Durchzocken. Das stimmt, das Ausgraben. Ausgraben. Hast du das noch zu Hause? Ja, ich habe das noch. Cool. Okay, mit dem Expansion Pack zeigen, wie das 1:1 ruckelt. Obwohl, ich habe meins nicht mehr, leider. Falls das nicht mehr. Ich habe noch eins zu Hause. Ah, sehr gut, sehr gut. Bei meinen Eltern, aber das kann ich. Hybrid Heaven war ja von Konami. Das hatte ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, dass ich gehofft habe, dass wir die Metal Gear Solid Alternative. Ich habe ja bei fast allen Spielen fürs N64 gehofft, das wird das PlayStation Pendant wegboxen. Das war am Anfang bei Killer Instinct so. Da habe ich gedacht, toll, Tekken hat verloren, Killer Instinct wieder Shit. Dann bei Rev Limit habe ich gedacht, das wird der Ridge Racer Killer. Und bei Hybrid Heaven habe ich gedacht, da werden die Metal Gear Solid Fans irgendwie mit der Zunge schnalzen, weil das so geil ist. Was halt alles nicht gestimmt hat. Also, nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe es gehofft. Ja, irgendwann glaubt man ja seinen eigenen Gospel, wenn man dann sich einfach hat das so stark... Schön geredet. So stark. Und irgendwann kommt dann Jahre später die Ernüchterung, oh Moment, jetzt kapiere ich. So ist es dann doch gewesen. Naja, egal. Naja, Hybrid Heaven würde, ja, ich war mir eben nicht ganz sicher, wo es dazu zählt. Man könnte es zu den Rollenspielen ein bisschen zählen durch die leichten Elemente. Es kann ein Action-Adventure eben dort sein. Aber prima, wir sind jetzt fast schon nahtlos von den Shootern quasi in diese Third-Person-Action-Reihe oder Action-Games dann dort gegangen, die Action-Adventures dann dort natürlich auf dem N64 verwandelt haben. Es gab dort sehr viele Spiele, die eben gewisse Elemente haben, aber nun doch nicht wirklich klar, die du trennen kannst. Das Hybrid Heaven war ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel immer noch nicht genau sagen, was Jet Force Gemini für ein Spiel gewesen ist. Das habe ich leider nie gespielt. Ich habe das zu Hause, ich habe es aber nie richtig gespielt, muss ich gestehen. Das war mir auch nicht so sympathisch vom Stil her. Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, bei dem, wie hieß das, den Blog-Eintrag, den der Nils letztes Mal gemacht hat, wo wir alle in 30 Sekunden sagen sollten, welche Charakter uns nicht gefällt. Ja, hier so einfach ausgeschissen. Oder keine Ahnung. Genau, und da habe ich Mega Man genannt und die Jet Force Gemini Leute sahen auch alle aus wie Mega Man. Aber Mega Man ist doch super. Egal, aber knuffig, kleiner Körper, fette Hände, fette Füße, riesen Kopf, so ein Wasserkopf und so ein Scheißhelm. Da war es schon für mich gestorben. Waren die nicht auch hellblau und rosa? Die waren hellblau und rosa, glaube ich. Das spiele ich nicht. Ich habe es probiert, nochmal kurz zu spielen, aber ich bin mit der Steuerung nicht zurechtgekommen. Also es gilt ja auch als einer, sagen wir mal, der ein bisschen unterschätzteren Titel von Rare, die nicht so viele Leute damals gespielt haben. In der Endphase des N64 hat auch, glaube ich, vom Expansion Pack profitiert und so weiter, aber ich weiß zu wenig über das Spiel, um da konkrete Aussagen leider machen zu können. Ja. Vielleicht kommt da obwohl, nee, von Rare kommt da nichts mehr. Also der Nee, das kann man, glaube ich, auch gleich abgewunken. Ja, vielleicht kommst du als XBLA-Titel oder sowas nochmal. Mhm. Wir haben ja Perfect Dark ja eine Neuauflage gehabt und Banjo-Kazooie. Und Banjo-Kazooie dann nochmal. Vielleicht kommt das dann in der Reihe dort. Weil Was ich in der XBLA-Auflage, in der Neuauflage auch nochmal gezockt habe und das ist auch gut gealtert, kann man nichts sagen. Banjo-Kazooie? Banjo-Kazooie, ja. Haben wir jetzt noch gar nicht genannt, aber das war ja auch echt geil. Über Zelda, ja, Zelda haben wir uns schon sehr, sehr, sehr weit dort ausgelassen. Sagen, ja. Hey, ich verlinke an dieser Stelle den Zelda-Podcast, wo wir wirklich dann in aller Ausführlichkeit über Ocarina of Time und Majora's Mask geredet haben. Spielst du Ocarina of Time gerade auf dem 3DS? Nicht auf dem 3DS, leider. Da fällt mir nur gerade wieder auf, wie das hat mich auch damals schon so abgefuckt, die Zielerfassung, weißt du, dass die nicht abwählen ging. Oder gab es da irgendeinen Trick? Doch, natürlich, du drückst nochmal, du lässt los. Ja. Nee, man drückt einmal, dann ist der Gegner angelockt. Und dann muss ich nicht gedrückt halten. Und wenn ich dann nochmal drücke und ein zweiter Gegner ist im Bildschirm, dann wechselt das Zielkreuz eben auf den nächsten Gegner. Aber ich möchte ja abwählen. Wenn du nach hinten springst oder so, irgendwie geht es ganz sicher. Ja, es war sehr krampfig, also das nervt. Oder es gab bei den GameCube-Versionen später nochmal eine Option, die das nochmal optional gemacht hat, dass du da was einstellen kannst. Also mich hat das schon immer genervt, auch auf dem N64. Aber ich möchte nur sagen, für mich war es auch lange Zeit das beste Spiel der Welt. Ist es nun mal. Fabian, du hast es ja gerade durchgespielt, Ocarina of Time, auf dem 3DS und ich bin gerade in Dodongos Höhle angelangt. Also ich habe es auch noch mal kurz übers Wochenende reingetan und schwupps war ich schon im zweiten Dungeon. Immer noch, man kann es auch immer noch sagen, die ganzen Superlative, die wir für Mario 64 ausgepackt haben, kannst du eigentlich fast 1:1 auch auf Zelda Ocarina of Time dann dort anwenden. Hat das, was Mario 64 für das Jump'n'Run-Genre gewesen ist, ist Zelda für die 3D-Action-Adventures gewesen. Du findest eben Elemente von Steuerung, von Z-Targeting, Anvisieren, die und so weiter. Was dort festgelegt wurde, findest du in Teilen eben bei modernen Spielen immer noch, weil sich einfach dann die Formel schon von dort festgelegt hat. Oder auch das situationsabhängige Handeln, das kontextsensitive. Genau, In den Previews immer gedacht, so, ey, wie soll denn das gehen? Der springt unten, dass es will, was denn? Das fand Bullshit. Ich auch blöd. Also auf dem Papier fand ich es blöd. Auf dem Papier, Spiel ja, genau. War es dann überhaupt kein Problem. Es war sogar super. Ganz cool. Ja. Aber ich hätte es mir nie vorstellen vorher können. Vorher gelesen hat, hat mir gedacht, was soll das denn? Genau. Das automatisch. Will ich nicht. Aber hat funktioniert. Bevor wir jetzt hier eine 25-Minuten-Eloge dann haben, warum Ocarina of Time so geil ist, hört euch den Podcast zu Zelda dann nochmal an. Auch nochmal kurz reinschmeißen. Ich bin super riesengroßer Fan von Majora's Mask, eines der unterschätztesten Spiele, die je rausgekommen sind. Aber ist auch dementsprechend ausgeführt im Zelda-Podcast. Hast du das da wirklich erklärt, warum das gut ist? Weil ich habe das persönlich nie besonders, ich habe fast jedes Zelda-Spiel durchgespielt. Du hast es nicht verstanden. Ich will nicht sagen, ich habe es nicht verstanden, aber mir gefällt das Konzept nicht. Zumindest stellt sich das in der ersten Spielstunde oder vielleicht auch in den ersten paar so dar, dass da immer ganz viel Zeit vergeht und ich muss unter Zeitdruck irgendwas machen und dann wird es wieder Nacht und Tag und nach 3 Tagen ist das Spiel vorbei oder wie auch immer das war. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern und ich möchte doch nicht so einen Stressfaktor in einem Zelda-Spiel haben. Es gibt diesen Stressfaktor eigentlich nicht, aber bestimmt alles schon widerlegt. Ich kann es für dich, um es für dich mal in den Kontext zu setzen, über das Spiel selber können wir nicht reden, aber es gibt dann das indizierte Zombie-Spiel auf der Xbox 360. Was ich auch scheiße finde. Was auch ein sehr, sehr spezielles Save-System dort hat, ne? Das dich dann dadurch zwingt, da musst du bist wo man immer aufs Klo oder in die Telefonzelle muss. Ja, du bist in der Shopping-Mall gefangen, in der Shopping-Mall und hast dort eine konkret voranschreitende Zeit und wenn du dort speicherst, wird eben nicht dein Fortschritt per se gespeichert, sondern du kannst sehr viel verpassen, was dort ist. Dieses Spiel wird erst gut, wenn man sich auf das Konzept dort einlässt. Das möchte ich nicht. Das ist bei Majora's Mask ähnlich. Nicht, dass es genau mit diesem Spiel gleichzusetzen wäre, aber du musst dich mit dem Konzept dort anfreunden. Und bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber als ich es gemacht habe, es ist brillant vom Pacing her, von den, wie man sich dann alles zurechnet. Du hast nie wirklich richtig Zeitdruck, wenn du weißt, was du dort anstellst. Du musst aber diese Hürde, die es bei anderen Zelda-Spielen nicht gibt, da kannst du eben direkt rein und es führt dich immer gleich zu dem hin, wie du das machen kannst. Wenn du einmal über diese Hürde rübergekommen bist, dann denkst du auch, Majora's Mask ist das beste Spiel ever. Und so soll sich das auch gehören. Ich verurteile aber auch niemanden, der es einfach nicht mag. Ich habe mich auch nie, leider muss ich sagen, richtig damit auseinandergesetzt. Und heute wäre es mir einfach zu oldschoolig, was die Technik angeht. Ich warte mal, bis da ein 3DS-Remake Also wenn ein 3DS-Remake kommt, und ich würde es auch begrüßen, weil ich finde, dass das Ocarina-Remake echt sehr gut gelungen, ja, auf jeden Fall. Auf dem 3DS, was die Technik, was den 3D-Faktor und alles drum und dran angeht und dass man den Text schneller wegscrollen kann. Das ging bei den N64-Sachen dann auch beide nicht. Majora's Mask ist ein brillantes und sehr, sehr verkanntes Spiel. Möchte ich auch einmal noch, es macht ja eigentlich wenig Sinn, wenn wir die ganze Zeit jetzt über Spiele reden, die so schräg sind und die keiner richtig kennt von uns, aber hat irgendjemand eigentlich mal Shadowman gespielt? Ja. War das gut? Das war nicht schlecht. Shadowman, da war ich auch am Anfang von begeistert, war wieder ein Acclaim-Titel, der geil geworden ist, kann man sagen. Die hatten damals einen guten Lauf eigentlich, ne? Ja, eben genau. Da haben mich auch die ersten Bilder irgendwie begeistert. Da war auch die Rede von irgendeiner neuen selbstentwickelten Engine, die so und so viel Draw Distance hat, dass du ganz weit gucken kannst. Und die hat eine neue Kompressionstechnologie, die irgendwie Sprachausgabe schön aufs Modul packen konnte, was ich ja auch hatte. Also schön 8-Bit Mono, 22 Kilohertz verrauschte Kacke, aber egal. Es war auf jeden Fall in den Zwischensequenzen voll vertont. Und naja, es war halt düster und morbide. Es hat alles so stattgefunden in so einem sumpfigen New Orleans-Setting am Anfang und war auch wieder eine Comic-Verfilmung. Der Shadowman, wie hieß der nochmal? Mike LeRoy oder so? Ja, Mike LeRoy hieß er. Der hat von... Wieso konnte der sich verwandeln? Aber der war auf jeden Fall fähig, irgendwie zwischen Welten zu wandeln. Also man konnte sich... Man ist mal als dieser Mike LeRoy in der echten Welt rumgerannt. Oh Mann, ich weiß da so wenig drüber. Aber es gab in der echten Welt halt Situationen, wo du zum Beispiel in irgendwelchen Hochsicherheitsgefängnissen unterwegs warst und musstest da irgendwie einen Serienkiller zur Strecke bringen. Und den hast du dann nochmal irgendwie in der Hölle getroffen. Kann das sein? Ey, weiß es noch einer? Du hattest dann so einen Teddybär von deinem verstorbenen Bruder, der quasi dazu gedient hat, zwischen diesen Welten zu wechseln. Und du konntest, ich glaube, es gab 24 Welten, Levels, was auch immer, und du musstest dann wirklich aus dieser Liste von 24 Levels oder irgendwann vorher, wenn noch nicht alle freigeschaltet waren, waren es eben auch weniger, musstest du anhand der Geschichte herausfinden, in welches Level du jetzt musst, und da hast du dann irgendwie in der Unterwelt oder in der echten Welt irgendwas, scheiße, ich weiß so wenig drüber, es ärgert mich gerade. Ja, es kommt doch sehr konfus. Ich weiß, keiner rafft's. Aber ich verlinke an dieser Stelle mal, Wolf hat's mal ausgegraben, okay. Vorzeiten für uns, ich glaube irgendwie so Folge 15, 16, irgendwie vor sehr, sehr langer Zeit, da ausgemacht, und ich kann mich auch leider nicht mehr an die genauen Details erinnern. Ich weiß, dass, ich habe es auf dem PC gespielt und nicht auf dem N64 dann später, war auch ja eins der Spiele, was so in dem Grunde dann fast schon ein bisschen ein Ersatz für, ey, wenn jetzt schon kein Zelda-like-Spiel kommt, es hat ein leichtes Zelda-Gefühl mit diesem ganzen Action-Adventure-Kontext, der drumherum vorherrscht. Diese ganze düstere Stimmung fand ich ganz geil immer. Es war auf jeden Fall ein Third-Person-Shooter. Genau. Du hattest irgendwelche so Totenkopfknarren, die du aufleveln konntest, und die hatten so Seelenschüsse, hast du nicht gesehen. Es gab auch viele, das Asylum kenne ich noch, das war irgendwie so ein Hort, wo die Toten gewohnt haben oder so. So eine albtraumhafte Welt wie in Silent Hill, wo alles rostig ist. Noch nicht ganz so dunkel und finster, aber so ähnlich, auch so verstörend, wo du dich echt unwohl gefühlt hast und wo du nicht wusstest, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und eben alles in der Vor-Silent Hill-Ära, weil einige Zeit vor dem ersten Silent Hill rausgekommen. Und ich habe das leider nie durchgespielt, eben aus dem Grund, weil man nicht mehr gesagt bekommen hat am Ende, wo du jetzt hin musstest, in welches Level. Ich hatte irgendwie alle Levels freigeschaufelt und hatte den Auftrag, im Asylum, also in dieser anderen Welt, irgendeinen scheiß Generator zu finden, habe zwei gefunden und den dritten dann nicht mehr, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Also es war wirklich so kacke vom Design her. Man konnte es dann halt nicht mehr spielen. Ging dann nicht mehr. Also es sei denn, mir hätte wirklich jemand ganz genau gesagt, okay, du hast jetzt diese beiden Generatoren gefunden, den dritten findest du jetzt in der Welt, aber das habe ich nie rausbekommen und dann war es für mich passé. Shadowman aber hat damals viel Spaß gemacht, aber ich habe es auch schon so komplett verdrängt, dass ich mich leider gar nicht mehr an Details verändern kann. Es gab noch einen zweiten Teil, der glaube ich aber nicht mehr auf dem N64 gewesen ist. Ja, war beim PS2. War auf PS2. Ist es aber auf Dreamcast? Auf Dreamcast war auch der erste gewesen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, fand ich ziemlich beschissen, den zweiten. Der zweite, Shadowman Second Coming mit einer 2 im Titel, statt das SE. Ja. Oh, mit Wesley Snipes auf der Packung anscheinend oder jemand, der so ausschaut. Ja, da war Acclaims Blütezeit dann vorbei. Ja, gab's nur für PS2 anscheinend, tatsächlich. Ich hätte gedacht, das wäre noch auf Dreamcast gewesen. Das hab ich auch gedacht. Ach, Dreamcast gab's den ersten. Der zweite Teil kam 2002 für die PS2 raus. War auch leider das letzte Shadowman-Spiel, was man dann gesehen hat. Da ist Acclaim natürlich eingegangen. Ich hätte gedacht, dass die IP zumindest dann an irgendeinen anderen rübergeht, weil die hat eigentlich genug Potenzial. Da würdest du auch heute eigentlich noch stell dir vor, heute probieren würde was... Probieren könnte man's. Also wenn... Aber es ist wieder auch viel zu riskant. Also. Ach, ich weiß nicht. Also ich würde eher zum Beispiel... Und nichts jetzt gegen das Spiel selber zu sagen, aber lieber dann ein Spiel, das Shadowman heißt, als ein Spiel, das Darksiders dann heißt und was Neues dann dabei. Ja. Das wird mir persönlich... Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob nicht diese ganzen Horrorelemente und so, das würde einem heute, glaube ich, ein bisschen abgeschmackt irgendwie vorkommen. Voodoo ist das war modern. Echt schon irgendwie ganz cool. Also es war ganz seltsam. Ich erinnere mich da nur noch vage an ganz wenige Sachen, aber es war ziemlich abgefahren auch. Man hatte auch... Ist der auf dem Bild? Es gab da auch irgendwie so einen Totkopf mit Zylinder, der irgendwie lustige Sprüche immer drauf hatte. Ey, das war schon echt geil, auch viel so Industrial Design irgendwie in dieser toten Welt. Chicago, New Orleans, auch das wurde irgendwie ganz gut dargestellt. Dieses sumpfige Mamanetti, das war so eine dicke schwarze Mama. Ja, schön sumpfigen Nebel darstellen. Ja. Eine andere Sache, die man auch zu den Action-Adventures, glaube ich, dann dazu zählen kann, auch eine meiner persönlichen Enttäuschungen, darauf hatte ich mich auch sehr gefreut, weil ich großer Fan der ganzen Serie und auch der PlayStation-Ausgaben dann gewesen bin, Castlevania auf dem N64. Hat jemand von euch mal gespielt? Ich habe auch zu Hause, habe es noch eine Weile gespielt, aber das fand ich auch. Das habe ich aber auch, wie Trant vorhin das schon erzählt hat, bei Hybrid Heaven, ich habe es auch viel zu spät gespielt. Genau. Und das ist einfach sehr schlecht gealtert. Ich glaube, das war noch nie gut, oder? Es war noch nie wirklich gut. Das ist leider die Problematik. Ich hätte mich für ein richtiges 3D-Castlevania, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, weil die 2D-Teile eben wirklich gut gewesen sind. Symphony of the Night gilt nicht zu Unrecht immer noch als so einer der Höhepunkte der Serie auf der PlayStation. Was man leider bei Castlevania dann gemerkt hat, und die hatten ja gerade sogar schon die fast schon unverschämten Eier dann bei dem Entwickler, so quasi die Serie damit zu rebooten, die haben es einfach nur Castlevania genannt, als ob das jetzt unsere neue Serie sein soll, nicht Castlevania 64, wie auch immer. Man hat sehr stark gemerkt, im Gegensatz zu Nintendo, dass die Entwickler, die hinter diesem Spiel saßen, keine 3D-Entwickler sind. Ja? Nicht jedes Entwicklerteam, das in der 2D-Ära gute Spiele bauen kann und machen kann und gute Levels bauen kann, kann dieses Talent oder diese Qualität in 3D dann umsetzen. Bei den Mario-Leuten hat es gut geklappt, die wussten auch, wie gutes Level-Design und gute Steuerung und Kameraführung auszusehen hat. Die Castlevania-Leute, angefangen vom ersten Castlevania auf dem N64, du hattest nie wirklich das Spielfeld richtig vernünftig im Blick, die 3D, also die Levels, wie sie aufgebaut waren, wirkten in 3D sehr, sehr flach und eintönig teilweise. Selbst wenn die dort irgendwas gebaut haben, die haben nie den richtigen Winkel gefunden dort mit dem teilweise präzisen Sprungelementen, die du haben musst. Die Steuerung war wackelig, hakelig, die Kamera hat nicht alles richtig angefangen, du musst präzise Sprünge und alles drum und dran machen. Wahnsinn, zum Wahnsinn werden, wenn du dann wieder nach 10 Minuten hochklettern irgendwo herunterfällst, weil einfach die Kamera sich im letzten Moment weggedreht hat und ja alles verdeckt hat. Die haben nie wirklich leider das Gefühl da gehabt oder wie man ein richtiges Spiel in 3D machen, und das können sie ja bis heute nicht mal. Ja, also die PS2-Teile waren alle nicht besonders in 3D. Geht. Die waren okay, aber die waren nicht so gut, nie so gut wie die 2D-Sachen, die dann gekommen sind. War lustig, was es damals alles noch für Probleme gab oder was die Spiele für Probleme hatten. Sei es jetzt Level-Design, sei es die Steuerung oder Sammelwahn oder hast du nicht gesehen, das gibt's heute alles gar nicht mehr. Man beschwert sich ja immer irgendwie, dass in Magazinen oder auf Websites, die noch mit Wertungen um sich schmeißen, irgendwie, dass die Wertungsskala nicht genutzt wird. Aber auch einfach aus dem Grund, weil es so richtige Ausreißer nach unten gar nicht mehr gibt. Und damals war das noch viel einfacher. Da hast du Spiele gehabt mit solchen Macken, die es fast unspielbar gemacht haben, und da waren 50er auch mal gerechtfertigt. Ja, man bedenkt es wirklich, glaube ich, heutzutage einfach nicht mehr. Die Spiele sind vom Grundniveau. So richtig abgrundtief schlechte Spiele gibt es eben da nicht. Und das, was heutzutage ein 70er ist, wäre damals eben unfassbar gut gewesen. Ja, genau. Und heute bist du eben so sehr verwöhnt, dass du selbst bei Sachen, die dann eigentlich so klare 90er, 95er gewesen wären, mir gefällt dieses eine Element nicht, das schlimmste Spiel aller Zeiten. Ja. Man neigt ja sogar selbst dann immer zur Übertreibung, das dann dort zu machen. Und Im Grunde müsste eigentlich die Wertungsskala resettet werden, weil jetzt haben wir das Qualitätsniveau dann ausgeführt. Da müssen aber die alten Spiele sich irgendwo zwischen 0% und 15% dann bewegen, teilweise, was vorher so 30% und 40% und 60% bekommen hat. Um nochmal ganz kurz zu Castlevania zurückzukommen, das Hybrid Heaven war auch von Konami, oder? War auch das von Konami, ja. Aber eigentlich ganz interessant, wenn man mal schaut, das hatte ich lustigerweise nämlich auch vorhin mir noch irgendwie angelesen, zufällig, Konami hat auf dem N64 eigentlich fast gar nichts gerissen. Stimmt, die hatten irgendwie Hybrid Heaven, sie hatten das Castlevania, was nicht besonders gut war, sie hatten International Superstar Soccer, irgendwie 3-4 Teile, die waren ziemlich cool, und sie hatten ein Goemon oder Mystical Ninja Spiel. Ja, ja. Aber insgesamt haben sie, glaube ich, das habe ich auch gelesen, sowas wie 10 Spiele rausgebracht fürs N64, ja, während sie für die PlayStation über 50 gemacht haben. Also entweder mochten sie die Hardware nie, sie hatten ein schlechtes Verhältnis mit Nintendo, oder sie haben mit PlayStation-Spielen einfach viel mehr Geld verdient, aber Konami hat echt so zur N64-Zeit fast gar nichts gerissen. Es ist ein bisschen merkwürdig, also selbst mir wird jetzt auch zum Beispiel kein, für den Konami-Kollegen, der ewig während der Capcom, wird mir auch nichts einfallen, was haben die auf dem N64 gemacht? Gar nichts, oder? Wer war es, Capcom? Ja, haben die was, oder? Gute Frage. Also das initiale Ding, aber ansonsten fällt mir da nicht so besonders viel ein. Es gab keinerlei Street Fighter auf dem N64. Es gab aber Mega Man 64, oder ist das jetzt nur okay, so? Okay, der Mega Man Legends, das war aber eine Umsetzung, also Mega Man 64 war eine Umsetzung von Mega Man Legends auf der PlayStation 1, also wirklich selbst entwickelt wurde da nicht viel, und verglichen, was Konami und Capcom für einen Riesen-Output gehabt haben, da kann man die, glaube ich, in ein Boot werfen dann. Und Konami war fast schon aktiver. Stimmt, als auf Capcom dem Super Nintendo gab es hin und wieder mal einen Mickey Mouse oder einen Street Fighter, da gab es schon ein paar super Sachen. Viele Spiele auf Super Nintendo. Ohne Ende Spiele. Viele Megamänner. Konami hat sich speziell auf dem Super Nintendo, auch wenn sie auf Mega Drive für meine Begriffe mal einen kleinen Tacken geiler gewesen sind. Ich gehe jetzt. Beleidigt aus der Tür rausgestürmt. Haben sie beim N64 sich nicht wirklich dem vergeben kommen? Wenn man dann sowas wie Metal Gear dann vielleicht heranzieht, sieht man auch, das ist eben ein Spiel, was du nicht auf dem N64 in der Form umsetzen kannst, mit der ganzen Sparausgaben, die drin ist. Gibt's auch, glaube ich, ist, also das N64 ist doch bestimmt auch eine der Konsolen mit dem kleinsten Spiele. Es gibt mega wenige, es gibt 387 Spiele wohl. Echt was nicht echt viel lächerlich ist. Das ist, weil ist bei, schon ziemlich lächerlich. Bei PlayStation kommst du halt so dermaßen locker in irgendwelche vierstelligen Bereiche, oder auch bei jedem. Wenn man sich zum Beispiel Nintendo DS anschaut, gibt es auch schon diverse tausend Spiele mittlerweile für weltweit. Und dann für so eine Konsole, ich meine, gut, das Nintendo 64 hat auch keine so lange Lebensdauer gehabt, das muss man auch sagen. Das kam 96 raus, 2001 kam schon der GameCube. Ja. Und da war auch schlagartig, nicht wie jetzt heute bei der PlayStation 2, für die immer noch Spiele rauskommen, wie zum Beispiel neues FIFA. Da war sofort Schluss, da kam 2002, glaube ich, als letztes Spiel Tony Hawk 3 raus. und dann kam da nichts mehr, das heißt, die gab es nur 5 Jahre. Also das Dreier für die PlayStation 1 kenne ich noch, das war richtiger Müll. So, weißt du, wo damals dann, wo die Leute gedacht haben, ach, hauen wir noch eine Version raus für die PlayStation 1-Nutzer, die jetzt irgendwie nicht auf Höhe der Zeit sind. Das sind solche Crap-Spiele gewesen, auf N64 wird es nicht besser gewesen sein. Ich glaube, das war vergleichbar, aber auf jeden Fall, um da nochmal zurückzukommen, ist es trotzdem sehr, sehr wenig, also nicht mal 400 Spiele. Das letzte, was ich mir gekauft habe, war Conker's Bad Fur Day. Ja, das habe ich auch gehabt, muss ich aber auch sagen, wie bei fast allen, es gab ja 2000 und auch 2001 tatsächlich noch eine Handvoll guter Spiele, aber man war da schon so angefixt auch von PlayStation 2 und da mochte man sich dann irgendwie nicht mehr so wirklich auf die Spiele einlassen. Zum Beispiel weiß ich, dass es auch ein Spiel gibt, was auch sehr unterschätzt ist, ist Excitebike 64, kam irgendwie auch 2000 stimmt, raus. Ist leider auch komplett an mir vorbeigegangen, zu Unrecht. Ist, glaube ich, auch generell einfach komplett untergegangen. Conker hat es halt geschafft, da noch ein bisschen rauszustechen, einfach alles, weil es auch so eine History vorher hatte, weil es sich dann von diesem Kinderknuddel Spiel zu diesem doch recht dreckigen und rüden, lustigen Spiel entwickelt hat. Aber auch da muss ich sagen, das war technisch schon an der grenzwertig, Grenze, was die Framerate zum Beispiel angeht. Das fand ich so anstrengend, das zu spielen. Weil wir noch bei Action Adventures waren, eigentlich fällt doch da auch Space Station Silicon Valley da drunter, oder? Wusste ich, dass du darüber noch sprechen willst. Ich hätte das jetzt abgestuft von der Sache, wo ich nicht richtig einordnen kann, was für ein Spiel das dann jetzt... Nee, aber absolut. ich verwechsel es auch mit einem anderen Teil noch immer. Also Space Station Silicon Valley, es gibt noch so ein ähnliches, Robo Rocket Adventures oder sowas Iggy's heißt das. Iggy's Wrecking Balls. Nee, nicht Iggy's Wrecking Balls, Robo... Das war wieder was anderes. Aber mit seinem Namen aus. Das Spiel, was du meinst, Trant, das war das mit diesem geilen Musikvideo, was dann damals durch MTV und Viva gegangen ist. Erklär doch mal ein bisschen, was ich das... Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Band das war. War das Modest Mouse, Mouse on Mars? Mouse on Mars hießen die. Mouse on Mars waren die? Und die hatten da so einen Minimal-Techno-Geklicker irgendwie, wo sie dann so eine Pre-Alpha-Version von Space Station Silicon Valley genommen haben als Video, wo sie immer nur die Kamera haben rotieren lassen und in der Mitte ist ein Schaf in irgendeiner virtuellen Landschaft, bla. Ja, das Spiel selber war eben von DMA auch wieder. Und handelte davon, dass irgend so ein Astronaut, auf der Space Station abgestürzt ist und er hatte einen Roboter dabei, der beim Aufprall kaputt gegangen ist und da blieb nur der Chip übrig. Also du hast diesen Chip dieses Roboters gespielt und musstest deine Körperteile wiederfinden. Und die Fähigkeit des Chip war es eben, die ganzen mechanischen Robotertiere auf dieser Space Station zu assimilieren. Du konntest als Chip in diese Tiere reinhüpfen und deren Fähigkeiten übernehmen. Als Hund konntest du dann halt bellen und mit dem Bellen konntest du Schafe irgendwie in den Gatter treiben. Das waren dann immer so, je nach Tier und Landschaft, was dann in dem Level zur Verfügung stand, waren es immer verschiedene Missionen, die du erfüllen musstest. Die Maus hatte irgendwie einen Raketenantrieb, die konnte sauschnell rennen und so und dann musstest du eben so Rennaufgaben erfüllen. Schafe selber konnten auch übernommen werden, die konnten dann eben schweben. Das heißt, du bist als Schaf irgendwie diesen Sau lustig so schnell getrippelt so und sind aber nur mit 5 Sachen vorwärts gekommen. Schafe konnten irgendwie wie eine Wolke schweben und dadurch Abgründe überwinden. Es gab ja noch viel lustige Sachen. Als Elefant konntest du irgendwie Wasser spritzen und da gab es zum Beispiel mal eine unsichtbare Brücke, die du nur sichtbar machen konntest, wenn du Wasser auf diese Brücke spritzt und dann die Wassertropfen auf dieser unsichtbaren Brücke sichtbar werden. Solche oder Feuer löschen und so ein Kram. Und so musstest du dann halt in dieser Welt dir die Fähigkeiten der verschiedenen Tiere zunutze machen und du musstest natürlich die Tiere, bevor du sie assimilieren kannst, musstest du die auch besiegen. Und das war auch ein bisschen knifflig. Da konntest du als Schaf jetzt nicht wirklich einen Hund irgendwie platt machen, da musstest du dir was anderes überlegen. Entweder ein anderes Tier holen oder vielleicht auch mal einen Stein auf den Hund fallen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, was es da für Taktiken gab, aber es war ziemlich flexibel. Also man konnte wirklich die Aufgaben lösen, wie man wollte fast, sofern es möglich war. Und es war halt auch echt lustig, weil die Tiere ganz spartanisch gezeichnet waren aus, ich sag mal, geometrischen Formen. Ein Elefant war eine Kugel mit 2 Kugeln und einer Kugel und einem Rüssel. Also so sahen die zumindest aus. So haben auch ein bisschen an Wallace und Gromit erinnert, finde ich. So einen ganz lustigen Comic-Style in 3D halt. Und überall spielte Jazzmusik, aber nur in der Nähe von Boxen. Das heißt, wenn du zu einer Box hingegangen bist, dann hast du auch die lustige Jazzmusik gehört, ansonsten nicht. Also es war schon echt ein geiles, knuffiges Spiel mit lustigen Ideen und sowas, später auch echt schwer wurde. Ja, da sieht man auch, aber also wenn du jetzt ein DMA-Design sagst oder eben Rockstar, das passt auch schon fast schon in deren Beuteschema dann schon, dort rein. Da sieht man eben, dass die kreativ an solche Spiele rangehen. Ich glaube, es war auch kein allzu großer Verkaufserfolg. Aber kann es ich mir so, gar nicht vorstellen. Nee, es ist eins, was viele Leute dann entweder noch irgendwo im Hinterkopf haben oder auch speziell die Leute, die es gespielt haben. Man merkt es eben, ne? da hast du einfach nichts wirklich Vergleichbares seitdem gehabt. Und trotz der vergleichsweise Mika-Grafik, die dann gewesen ist, das Konzept an sich, ist so interessant und so spaßig und nett gemacht gewesen, dass du dich heute noch vernünftig dran erinnerst. War auch ein Spiel, wo ich nicht weiß, warum ich es mir gekauft habe, weil ich ja eigentlich so Knuddelkram nicht mag. Aber irgendwie hat es mich angesprochen. Und zudem, wenn man, ich meine, wir wissen jetzt, was das für eine Art von Spiel ist oder wir kennen das, aber wenn ich jetzt hören würde, Space Station Silicon Valley, was soll ich mir denn da für ein Spiel drunter vorstellen? Das ist so völlig abstrakt und geht an allem vorbei. Ja, ja. Da muss sich dann auch niemand wundern, wenn das irgendwie im Laden liegen geblieben ist. Auf dem Bild war irgendwie die Space Station, was einfach nur eine Glaskuppel mit Landschaft drin war und eine Rakete, ja. Und also, auf der Rückseite dann wahrscheinlich ein Elefantenhase und ein Schaf. Ich hatte hier in die Action-Adventure-Riege, aber ich glaube, das passt da auch nicht komplett rein. Das müsste eher zu den Jump'n'Runs dann gehören, wo wir dann, glaube ich, auch gleich kurz mal hingehen, weil Jump'n'Runs sind dann Action-Adventures ohne Geballer zwischendurch drin, eigentlich mittlerweile. Mario 64 ist an sich ja auch fast schon mehr Action-Adventure als reines Jump'n'Run gewesen mit den Plattformelementen, aber auch mit eben Quests lösen und Sachen aufnehmen und so weiter mitmachen. Ich hätte hier Mischief Makers noch drin gehabt. Ach ja, das habe ich auch gespielt. Mischief Makers spielt auf dem Planeten Clancer. Professor Theo, der Erfinder des Robotermädchens Marina, wurde entführt. Und Marina setzt nun alles dran, ihm aus der Patsche zu helfen. Zusammen mit Marina triffst du auf die Bewohner des Planeten, auf die Guten, aber auch auf die Bösen. Um ans Ziel zu gelangen, musst du die unterschiedlichsten Aufgaben in über 50 Level lösen. War so ein ganz nettes Frühwerk, finde ich. Ja. Können jetzt nicht sagen, dass ich es herausragend gut fand, aber das war ganz unterhaltsam. Das war von Treasure, oder? Kann das sein? Ja, von Treasure. Während die parallel, glaube ich, hier Gunstar Heroes, sondern Guardian Heroes auf dem Saturn noch gebaut haben, haben sie, glaube ich, parallel das hier entwickelt, Mischief Makers für. Da kann ich mich aber auch an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch was von irgendwelchen Blöcken, die man aufnimmt und irgendwas, ob man, ich weiß gar nicht mehr, was man damit gemacht hat, aber irgendwas mit Blöcken gemacht. Geschossen, getürmt. Was ich merkwürdig fand eben, dass es ein fast schon klassisches 2D-Spiel eben gewesen ist auf dem N64, weil viel hast du davon nicht gehabt. Wir haben ja über den Controller geredet, dass der eben jetzt einen Analogstick drauf gehabt hat. Ich glaube, wir haben noch nicht drüber geredet, eben durch die komische Konfiguration. Da das eben dieses komische Dreihorn-System oder wie man es auch immer nennen muss. Du konntest also entweder, du greifst den Controller klassisch mit linke Hand ganz links, rechte Hand ganz rechts und hast das Joy-Kreuz in der Hand, oder du greifst in der Mitte und du hast den Analogstick. Ey, im Grunde hast du ja auf nichts verzichten müssen. Also wenn jetzt ein Spiel irgendwie Steuerkreuz oder Stick benutzt, nee, was wollte ich sagen? Also ist ja auch egal, aber du hast auf jeden Fall immer einen vollwertigen Controller in der Hand und immer den richtigen Abstand von Daumen zu Bedieneinheit, also von Daumen zu Stick oder von Daumen zu Steuerkreuz. Durch diese zwei Hörnchen. Also jedes Bedienelement hat sein eigenes Hörnchen gehabt, sag ich jetzt mal. Was ja eigentlich ganz cool ist. Weil heute beschwert man sich hin und wieder mal, je nachdem, also beim Dreamcast war es ja ganz hart, wo das Steuerkreuz so weit außer Reichweite war, dass du Krämpfe bekommen hast, oder war es der Stick? Der Stick war angenehm gelegt, da war den Daumen einfach nach oben halten, dass du den Stick endlich in der vernünftigen Position hast, aber das Steuerkreuz war so schräg gepackt, nach unten, wie beim GameCube ja auch, da war es auch nicht gerade besonders angenehm, damit 2D-Fighter zu spielen. Gut. Und dort dann und heute brauchst du es ja nicht mehr, weil du alles mit dem Stick bedienst, aber damals, wenn man da umgreifen musste, war das eigentlich kein Nachteil, weil du hast ja immer einen vollwertigen Controller in der Hand gehabt. Insofern war das schon ganz cool. Die Sache, wo ich drauf aus wollte, war eben, eigentlich habe ich nie aber an die äußere Seite gegriffen zum Steuerkreuz, weil die Spiele nicht wirklich für nötig gemacht haben. Selbst Menüs habe ich eben nicht damit gesteuert und so viele menübasierte Spiele gab es eben nicht auf dem N64, dass du dann das Steuerkreuz verwendest. Mischief Makers war aber eben ein 2D-Spiel, wo du dann eher auch den Eindruck hast, ich möchte 2D-Spiele nicht unbedingt mit dem Analogstick spielen, dann greife ich mal wieder dorthin. Und es ist eben eine der Seltenheiten auf dem N64 gewesen. Also ich habe es auch nicht wirklich allzu lange gespielt, aber Treasure habe ich immer gemocht. Auch wird Fabian wahrscheinlich wieder komisch gucken, aber Mega Drive waren sie alle super. Alle Geschichten von Gunstar Heroes über Alien Soldier und Dynamite Teddy, auch ganz großartige Spiele gewesen. Aber um auf die Jump'n'Runs dann zurückzugehen, natürlich, Mario 64, man könnte es mit viel gutem Willen eben auch fast schon in Richtung Action-Adventure dorthin sehen. Natürlich von der Spielbarkeit her, von der Machart her, haben sich sehr, sehr viele Spiele nicht nur auf allen anderen Plattformen, sondern auch auf dem N64 davon inspirieren lassen. Im Grunde, nachdem Nintendo selber kein großes Mario Jump'n'Run mehr gemacht hat, ist natürlich, worüber wir im Rare-Podcast gesprochen haben, das können wir gerne hier nochmal aufhören, Rare in die Bresche gesprungen mit ihren Jump'n'Runs. Ganz vorne dran stehen natürlich Banjo-Kazooie und der Nachfolger Banjo-Tooie. Kannst ein kleines bisschen nochmal ausführen, Trant, wenn du willst. Och, will ich eigentlich gar nicht. Will ich halt. Wenn du nicht willst, dann nicht. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ach, das ist so ein Ding, das ist so präsent, dass ich da jetzt überhaupt keine überraschenden Gedanken mehr habe, sondern ich kenne es noch ziemlich gut und hey, das ist wie gesagt heute noch spielbar durch dieses... War denn also für mich als... Durch die Neuauflage auf Xbox Live Arcade, ich finde es echt noch gut spielbar, macht Spaß. Ich habe das echt damals zweimal sogar durchgespielt fast. Ach, die Musik und die Levels und so. Aha. Ah! Aber hat denn jemand von euch tatsächlich Banjo-Tooie noch durchgespielt? Nee. Das habe ich nicht mehr gemacht, deshalb wollte ich auch gleich fragen, also hat jemand noch im Kopf, es soll angeblich nicht ganz so gut wie Banjo-Kazooie gewesen also, sein. Also das war... Oder sag du? Ich glaube, es ist einfach sehr viel ausladender gewesen. Das ja. gleiche Problem, was dann auch später Donkey Kong 64 hatte. Genau. Dass Rare irgendwie wusste, sie können dieses Schema von Spielen. Und dann wollten sie aber immer mehr reinpacken und immer mehr. Und hier sammle ich noch Bananen ein und da sammle ich nochmal 100 davon und 1000 davon. Und das hat, glaube ich, beiden Spielen im Endeffekt eher ein bisschen geschadet, weil sie dann, man konnte die zwar spielen, sie haben sie aber irgendwann, wenn man sie ernsthaft gespielt hat oder durchspielen wollte, dann ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Voll. Also ich weiß nur, dass ich das erste Level irgendwie, das hat 2 Stunden gedauert, bis man es komplett hatte oder so. Ja. Weil es da so sau viel zu sammeln gab. Und das war auch so ein bisschen das Ende der Ära von Sammelkack. oder wo es zumindest bewusst wurde, dass man nichts mehr sammeln möchte. Wo wir jetzt da gerade bei Sachen sind, die vielleicht dann nicht mehr so toll waren oder auch ein bisschen enttäuschend waren, ist auch so ein bisschen symptomatisch für das Nintendo 64 gewesen, dass es viele Sachen gab, auf die man sich gefreut hat, die dann aber nicht so geil wurden, wie zum Beispiel Castlevania oder auch viele andere Sachen. Ein ganz schlimmes Beispiel, was ich auch sehr lange verdrängt hatte, ist Yoshi's Story gewesen. Ja, falls noch jemand das kennt. Das wollte ich mir am Ende aufsparen. Yoshi's Story, Oh, Wacko, Wacko. Nintendo. Ich habe damals, als es rausgekommen ist, meine kleine Schwester ist damals so 3 oder 4 Jahre alt gewesen. Die fand das bestimmt total toll. Die fand das großartig, ja. Also, oh, lass uns Yoshi spielen, yay. Ja, ich bin ein riesiger Fan von Yoshi's Island. Ja, also ich finde, das ist von den ganzen 2D-Marios ausgesehen vielleicht sogar noch das Beste. Mhm. Also man kann gerne drüber streiten, aber Yoshi's Island ist wirklich brillant als Plattformer, als Jump'n'Run gewesen. Was ist denn Yoshi's Story? Ist das das mit diesem Ränderstoff-Look und... Mit diesem Wachsmal-Look? Genau, es Wachsmal-Look. Es hatte so einen kindlichen Look halt, du weißt schon, glaube ich, welches ist. Dieses 2D-Jump'n'Run mit Yoshi. Genau. Und diesen Wachsmal-Look hatte doch das auf dem Super Nintendo. Na, es hatte mehr so einen Kreide-Look auf dem Super Nintendo. Okay. Es sah ein bisschen mehr gerendert. Also es war sehr, sehr, sehr viel Render und als ob jemand mit Wachsmal Kreide nochmal drüber gemalt hat. Im Gegensatz aber zu Yoshi's Island auf dem Super Nintendo, was denn eben ein richtiges Jump'n'Run war mit super Level-Design und gut ausgearbeiteten Sachen, ist Yoshi's Story eher eine Sache gewesen, die meiner 3-jährigen Schwester damals gefallen hat. Aber jeden, der über dem Alter von 5 oder 6 gewesen ist, hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich habe es auch bis heute nie verstanden, was das Konzept hinter diesem Spiel war, weil wo du das gerade schon ansprichst, das Stichwort Level-Design, ich hatte ein bisschen das Gefühl, es gab überhaupt kein Level-Design. Es gab einfach nur sehr kurze, sehr leichte, relativ beliebig zusammengestöpselte Abschnitte. Mhm. Das war natürlich nett, aber das hat so aus Spielersicht, das hat einen weder gefordert, noch hat es einen unterhalten oder überrascht. Das war von vorne bis hinten, muss ich leider echt sagen, eine mega Enttäuschung. Über die heute echt auch noch traurig bin. Es ist eben wirklich eine Mogelpackung gewesen. Ich glaube eben auch, es wurde einfach, ich weiß nicht, ob Nintendo das in der Art absichtlich verschwiegen hat oder nicht, was für eine Art Spiel es ist, aber natürlich durch den Präzedenzfall, den Yoshi's Island vorher geliefert hat, hast du als Gamer zumindest erwartet, hey, von Mario zu Mario 64 oder von Super Mario World zu Super Mario 64, von Yoshi's Island zu Yoshi's Story. Mhm. Und die machen sogar wieder so einen 2D-Look, wo die dann, das müsste ich jetzt hier richtig geil machen und so weiter. Und du bekommst dort eben wirklich ein sehr, sehr simplifiziertes Kinderspiel, was eher auf Stimmung, auf Look und das ist eben ein Spiel, was du wirklich einer 3- bis 5-Jährigen in die Hand geben kannst. Und die freuen sich dann über die lustigen Geräusche, die quietschenden Yoshis, die dort herumspringen, der sehr, sehr niedrige Schwierigkeitsgrad, der sehr, sehr kurze Umfang. Ich glaube, du bist nach ungefähr 2 oder 3 Stunden müsste es fast schon am Ende gewesen sein. Also, kurz, ja. Also hast du nicht wirklich dafür was gebraucht. Ich war froh, ich habe es mir zwar gekauft, ich hatte auch da schon gehört, dass es nicht so toll sein soll, aber du wirst dich ja selbst ein bisschen davon überzeugen, vielleicht stimmt das ja alles nicht. Aber zum Glück nur gebraucht gekauft und jetzt nicht den vollen Preis dafür ausgegeben. Trotzdem eine der größten oder wirklich größeren Enttäuschungen, die man auf dem N64 haben kann. In all der Reihe von Nintendo Jump'n'Runs ist es auch mit das Schwächste an sich. Ja, würde ich definitiv auch zustimmen. Ich glaube, ich bin selten von einem Nintendo-hauseigenen Spiel so negativ überrascht worden wie von Yoshi auf dem N64. Über die Rare-Sachen haben wir gequatscht, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Conker haben wir auch kurz anerwähnt, aber da auch mehr im Rare-Podcast, Donkey Kong 64 natürlich die große Sammelarie, das erste von beiden Spielen, dass das Expansion Pack quasi vorausgesetzt hat, war auch gleich in der Packung mit drin. Ich glaube, viele haben auch überlegt, ich habe auch damals die Überlegung gemacht, kaufst du dir das Spiel? Ich bin zwar nicht so scharf auf Donkey Kong 64, auch wenn ich die alten Donkey Kongs auf dem Super Nintendo mag, aber ey, wenn es da schon fast schon umsonst das Expansion Pack mit dazu, das wirst du ja bestimmt brauchen. 150 Mark. Ja, ey, das ist ganz gut. Ich kann sagen, für Majora's Mask, ich hatte keinen Donkey Kong 64, aber ich wollte es unbedingt zu Weihnachten spielen. Ich glaube, 2000 müsste es und so weiter gewesen sein. Ich habe hier Hamburg, bin ich mit dem Auto ungefähr 15 Kaufhäuser abgefahren, um dort erstmal ein Exemplar von Majora's Mask zu finden, bis ich im letzten Laden 1 bis 100, ich glaube 160 Mark oder so gefunden habe. Wow. Und ich habe kein Expansion Pack gehabt, also habe ich ganz Hamburg nochmal weiter abgesucht, bis ich ein anderes Kaufhaus gefunden habe. Das eins hatte für 70 Mark. Also 70 Mark hat es separat gekostet. Damit ich also Zelda über Weihnachten spielen kann, habe ich 230 Mark damals ausgegeben. Raus mit der Kohle, braucht keine. Das ist egal. Und ich habe mich nie, ich war nicht traurig drüber. Ich habe es dann trotzdem nicht gespielt über Weihnachten, aber egal. Wo du das gerade gesagt hast, dass du da 230 Mark für bezahlt hast, um Majora's Mask dann tatsächlich spielen zu können. Ich erinnere mich da auch dran. Man war da auch komischerweise, was zumindest in der Anfangszeit des N64, als man noch sehr heiß war, auf die Spiele auch relativ schmerzfrei. Voll. Und ich musste durch das Importgerät eh immer Importspiele kaufen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann ein Spiel, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich Star Fox 64, aka Lilith Wars, bestellt habe als Importversion mit Rumble Pack. Und das hat mich tatsächlich auch 239 Mark gekostet. Ja, die US-Version. Ja, und dann... die waren immer so teuer. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe nämlich auch 3 US-Importe gekauft für je 200 Mark. Ja, und dann fand ich das Spiel gar nicht mal so geil. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Es ist gut gewesen, aber irgendwie der Zauber vom Super Nintendo war auch ein bisschen weg. Ich fand da eher, wenn ich das jetzt sehe als Bundle aus Rumble Pack und Star Fox, finde ich, dass das Rumble Pack mir auf Dauer dann mehr Spaß gemacht hat oder die sinnvollere Anschaffung war im Vergleich zu Lilith Wars. Aber das war auch so kacke, ey, dass man das Batterien gebraucht hat und so geklappert hat da hinten. Und also ich fand das nie so geil. Ich habe das oftmals einfach weggelassen, eben weil es Batterien brauchte. Ich gehe doch nicht los, kaufe mir extra Batterien fürs Rumble Pack. Da habe ich halt mal ohne gespielt. Da können wir gleich auch in Richtung Flugschüler gehen, ein Genre, wo das N64 eben auch eigentlich recht einiges zu bieten hatte. Star Fox 64 war eben auch wieder eine der vielen Geburtsstunden dort eben für das Rumble Pack oder mittlerweile ist Rumble ja standardmäßig als normales Feature in den Controllern eingebaut. Damals war es aber auch was komplett Neues. Oh, dein Controller kann sich bewegen, während du spielst und angeballert wirst und dich bewegst, dass du dann Force-Feedback bekommen hast, was du sonst nur in Lenkrädern in der Spielhalle oder bei High-End-Gerätschaften für den PC zu Hause gehabt hast. Einhergegangen, Nintendo hat es eben gleich mit zusammenverkauft mit Star Fox 64, der 3D-Fortsetzung vom ersten Star Fox. Ich kann deine Meinung nicht so ganz teilen, weil ich habe das erste Star Fox, ähnlich wie Pilotwings, auch eines meiner Lieblingsspiele auf dem ersten, auf dem Super Nintendo dort gewesen. Ich habe auch alles dort geschafft, auch bis zur fucking Slotmaschine da gekämpft, die man nicht besiegen kann im geheimen Level. Also ich habe alles gewusst, alles gespielt dort drin. Und der N64-Teil hat eben für mich alles nochmal wirklich eine Stufe höher gemacht. Also ich würde es jetzt, ich könnte mich nicht ganz entscheiden, welches von beiden mir besser gefällt, Star Fox 64 oder das erste. Aber die haben echt viel coole neue Sachen dann dort gemacht und mit eingebauten Spielen. Nicht nur das Fliegen in richtig cooler und flüssiger 3D-Grafik, die Elemente, die aus Star Fox 2, was gecancelt wurde für Super Nintendo, dass du diese arenamäßigen Endboss-Fights dann hast, wo du frei herumfliegen kannst in dem Areal. Das gab es im ersten Star Fox eben nicht. Das haben die dort mit verbaut. Du hattest diese Fahrsequenzen kurz mit dem Panzer. wo du damit auf dem Grundboden dort fahren kannst. Das hat für mich alles also eigentlich sinnvoll das Konzept erweitert. Dazu eine geile Grafik obendrauf für N64-Verhältnisse und das Rumble Pack, was nochmal dazu kam. Und eigentlich ist für mich das auch einer der wichtigsten und besten Titel auf dem N64 dort gewesen. Auch ein Grund, warum ich mich da, ähnlich wie bei Ocarina of Time, auf das 3D-Remake freue, was ja anscheinend auch nochmal wesentlich besser sogar grafisch aufgewertet wird als Ocarina of Time jetzt, weil das sieht grafisch gerade nochmal ein paar Stufen besser aus, finde ich, als das N64-Original, was kommt. Also ich habe da keine Enttäuschung wirklich gespürt bei dem Teil. Und ich fand das Rumble Pack cool, trotz Batterien. Ja, ich war jetzt auch, also im Vergleich zu Yoshi jetzt vorher, war es eine ganz andere Art von Enttäuschung. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel, aber natürlich muss man dann sagen, war das jetzt 240 Mark wert mit so einem Rumble Pack? Oh. Nein, eher nicht. Na gut, ich hab 99 Mark dafür ausgegeben. Ich habe das deutsche Spiel dann gekauft. Ey, generell hätte ich auch gerne mal wieder so einen Space-Shooter oder was heißt Space? Also gerne irgend so ein Action-Flugspiel, wo man auch und nicht immer mit so Lock-on-Kack. Weißt du, so dieses Panzer-Dragoon-mäßige, sondern ich fand bei Star Fox war das immer ganz angenehm. Man konnte ordentlich zielen, es ging einfach, auch beim ersten schon. Hatte aber nie das Gefühl, dass einem das Spiel irgendwie die Kontrolle aus der Hand nimmt, sondern man musste schon noch selber zielen. Und ich hätte halt gerne irgendwas, wo man durch Canyons fliegt oder durch Urwälder, irgendwas, wo man... Ja, also irgendwas mit einer zeitgemäßen Grafik, was heute natürlich keiner mehr kaufen würde, weil wenn heute Raumschiff-Shooter rauskommen, dann sind es Vertikalscroller irgendwie aus der Spielhalle, so Bullet-Hell-Kack. Genau, aber und niemand hat mehr so auf Wing Commander oder so Colony Wars-Zeug-Bock. Grafikbrecher wäre mal geil. Aber komisch doch eigentlich, weil wenn ihr jetzt das mal einschätzen müsstet, würdet ihr doch auch denken, dass sich ein geiler 3D-Shooter, wie Trant ihn jetzt gerade beschrieben hat, besser verkaufen würde als immer diese, nur wo man wirklich weiß, dass sie für die Nische programmiert sind, einfach diese klassischen 2D-Shooter. Da denke ich mir, okay, dabei wissen die vorher, die verkaufen irgendwie eine 3- oder 4-stellige Anzahl an Spielen, aber wenn man jetzt mal jemand, zum Beispiel ein EA oder wenn irgendein großer Entwickler, der für die arbeitet, sagen würde, der macht einen richtig geilen, aufwendigen 3D-Shooter und die würden da auch ein bisschen Hype drum aufbauen, wüsste ich nicht, warum das nicht irgendwie einschlagen sollte oder zumindest ein Achtungserfolg irgendwie werden sollte. Ich weiß nicht, es gibt anscheinend wohl irgendwelche marktwirtschaftlichen Gründe, warum das wohl nicht mehr gemacht wird. Also mich wundert es, dass seit Ewigkeiten kein neues Wing Commander zumindest, was ein bisschen in die Richtung gehen könnte, von, ich glaube, EA hat auch wirklich die Lizenz momentan da, gekommen ist. Wenn die Entwickler gerade aktuell so 2D-Shooter machen, die ergeben sich ja vorher schon der Nische, ist klar. Da setzen die auch zwei Entwickler dran, die portieren irgendein Spiel aus der Spielhalle, machen da noch dicke japanische Schulmädchen mit dran, die auf Besen fliegen und gut ist. Damit verkaufen sie ihre 4000 Stück weltweit. Aber ich vermisse auch diese wirklich Genre, was ein richtiges Grafikbrett sein kann, mit heutigen Möglichkeiten. Ich hätte da so viele Ideen für, wie ich mir das cool vorstellen könnte, irgendwie mit verzweigenden Wegen, mit toller Grafik, mit vielen Schüssen von mir aus, mit einem Shop-System, wo du dir verschiedene Waffen kaufen kannst, gerne irgendwas Großes, ach, lass mir auch noch eine Verwandlungsmöglichkeit oder sowas, geile Monstergegner oder große Raumschiffe, ach, gibt's so viel, und das ist irgendwann, Star Fox ist das letzte jetzt, was ich aktiv kenne, also das Lighted Wars, was gab's denn danach noch? Okay, dann gab's noch die Star Wars-Spiele halt auf dem Gamecube von Factor 5. Genau. Mir fällt aber so ein. Was? Sin and Punishment. Das ist mir zu, ach Kacke, nee, das gefällt mir nicht so gut. Das hat nicht so das Gefühl, das bringt nicht so das Gefühl rüber vom Fliegen. Dann spiele Afterburner, das Remake, das war auch gut, was es jetzt vor kurzem gab. Das sind Düsenjäger, die mag ich nicht, ich will Raumschiffe. Nee, Afterburner ist auch schon ein bisschen was anderes als Star Fox dann dort. Also bei Afterburner ist ein On-Rail-Shooter, wo du aber das Flugzeug noch mit da sehen kannst. Und Star Fox war ja nicht ganz so On-Rails, also einfach, dass du eine selbst ablaufende Grafik hast, so im Sinne von Starblade Alpha und wie die alle heißen, dass du einfach das Steuerkreuz bewegst oder später Panzer mit dem Lock-On-System, was du dort hast. Ich muss mir eben gerade vorstellen, mit dem aktuellen Setup, mit einer PS3-Xbox-Technik, mit einem großen Kino-Setup, mit dicken Lautsprechern und so weiter, stell dir vor, du bist dann wirklich im Cockpit drin und kannst dann durchziehen. Und ja, bitte, das bitte einmal ohne eine Star Wars Lizenz. Ich möchte weder Droiden noch Soundeffekte noch irgendwas so in der Form dort haben. Das war sehr schade, dass eben nach Star Fox 64 nur bedingt was gekommen ist. Also der Nachfolger auf dem GameCube, Star Fox Adventures, war leider eine mittelschwere Katastrophe und Enttäuschung für mich persönlich. Für mich auch. Und Star Fox Assault hatte leider eine Handvoll Level, die wieder dieses 3D-Geballer hatten auf GameCube-Niveau, aber auch leider sehr, sehr dämliche Laufsequenzen zwischendurch mit drin. Aber seitdem gab es leider nicht mehr wirklich was in der Hinsicht. Deshalb, vielleicht ist das 3D-Remake, was für den 3DS jetzt dann kommt, ein kleiner Indikator, dass man, ach Gott, ja, wenn Nintendo was macht, kommt es noch höchstens für Wii U, ne? Das ist auch wieder ernüchternd. Ich will eigentlich so einen geilen HD Space Canyon. Wii U ist doch HD. Wii U ist doch auch HD. Naja, richtiges HD, nicht Nintendo HD. Ich glaube, was Nintendo HD nennt, ist auch nur unter deren Merkmalen irgendwie zu rechtfertigen. Ey, da passt doch jetzt auch Forsaken hinten dran, oder nicht? Ja, wir hatten ja kurz bei den Shootern ein bisschen drüber gequatscht. Eigentlich ist es so ein Hybrid eben, Forsaken, zwischen Shooter und Geballer, aber es ist ja mehr Ego-Shooter, einfach nur, dass du nicht dort am Boden hinhängst. Also hast du das mal gespielt? Ich habe das damals, da hatte ich einen PC dann schon, ich glaube 98, so um die Zeit war das rum, da hatte ich mir einen ganz guten Rechner gekauft. Da war dann auch kurzzeitig so ein bisschen die Konsolen-Euphorie weg. Das sah damals super aus. Ich glaube, da hatte ich auch schon ob es ein Voodoo 1 oder Voodoo 2 halt, was damals irgendwie angesagt war, von 3DFX, so eine Grafikkarte. Das war schon ein cooles Spiel. Ich weiß halt nicht, ich kenne die Nintendo 64-Version jetzt nicht, ob die annähernd auch nur so gelaufen ist wie am PC. Ja, wahrscheinlich nicht, aber es lief flüssig. Die war ganz okay. Ich habe die zuletzt mal in der Top 5 bei mir in der Sendung verbraten und unter Spiele, für die ich gerne mal ein Sequel sehen würde. Und es schaut immer noch, auch wenn es ein bisschen matschig ist und so weiter, es ist immer noch flüssig und es spielt sich immer noch sogar gut. Also wie viele Acclaim-Spiele hat das auch unter Level-Design gelitten? Also wenn ich jetzt mal irgendeinen Nachteil irgendwie ins Feld führen müsste, das war auf jeden Fall ein dicker Punkt. Das war oftmals so konfus und auch du wusstest manchmal nicht, was du machen musstest, dass da erst die Luft flöten gegangen ist. Aber ansonsten war das echt geil, dass man da so Schwebebikes geflogen ist, die in alle Himmelsrichtungen fliegen konnten. Und es gab auch eine automatische Ausrichtung, die dein Bike immer wieder in die wieder richtig rumgedreht hat. Das war ja bei Descent, bei diesem 360-Grad-Shooter war das ja nicht so, weil da hast du wirklich irgendwann mal das Gefühl für den Boden verloren. Wo ist jetzt hier oben und unten? Und da kann dir ganz schnell schlecht werden. Ich konnte das nicht zocken. Und bei Forsaken wusstest du zumindest immer, okay, ich drücke jetzt den Knopf oder warte kurz, bis das Bike sich wieder richtig ausrichtet oder der Gleiter und dann weiß ich, wo der Boden ist. Aber das war echt cool, weil man da so in alle Richtungen denken musste. So, geht's jetzt links, rechts oder oben und unten? Und gab viele Wege zu entdecken und geile, spannende Gefechte, weil es sich auch wie ein fliegender Ego-Shooter gespielt hat, mit Strafen und so, links, rechts, wo du dich mit deinem Schwebebike hinter Deckung begeben hast, bist wieder rausgegangen, hast ein paar Homing-Missiles gefeuert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das hat. Das auch eine Story gehabt? Boah, dann habe ich die komplett ausgeblendet. Also es hatte eine kleine Story. Ich kann mich an eine Handvoll Cutscenes erinnern, die am Anfang dann gelaufen sind, als ich es kurz nochmal vor ein paar Monaten gespielt habe. Aber frag mich nicht nach genauen Story-Details. Es hat auch eine coole Musik irgendwie. Schöne Technoid, ne? Also ja, aber nicht so eindeutig Breakbeat-Kram oder Techno-Kram, sondern sowas Komisches dazwischen. Also es kam, deswegen glaube ich auch, dass es aus England kam, weil die Engländer immer so irgendwie so eine Avantgardist oder erfinden neue Musikrichtungen und das war auch sowas ganz Neues, Cooles, Grooviges. Das habe ich auch gern immer versucht, mit Leuten im Multiplayer zu spielen. Im Splitscreen war ja auch. Hat da eigentlich fast jedes N64-Spiel, oder? Der Vierer-Splitscreen. Ja, aber das ging halt nicht, weil das dann wieder zu kompliziert war, weil mit Flughöhe justieren, das waren wieder, ich weiß nicht, wie viele Tastenkombinationen du da kennen musstest, um es ordentlich zu spielen. Ja, hattet ihr da auch den geilen Bildschirmtrenner mal bei euch? Das hat ein Kumpel von mir mal sich gekauft und aufgebaut. Das gab's super. Was? Es war der Hammer, ne? Da konntest du kaufen als Pappe oder ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, nochmal überklebt mit irgendwas, war einfach so ein Viereck aus angehobener Pappe oder sowas, das hast du an den Bildschirm geklatscht und sozusagen hat wie so eine Art Scheuklappen zwischen jedem jeder Bildschirmviertel, was für jeder dann da ist, damit man nicht auf den anderen Teil gucken kann. Da muss sich aber auch jeder so positionieren, dass er nur seine eigene Hälfte und sein eigenes Viertel dann angucken kann. Scheiß, ne? Als Stück Pappe. Ich weiß nicht, für wie viel es verkauft wurde, aber ein Kunde von mir hatte das mal dann da. Gab es das dann in verschiedenen Größen oder ist man einfach davon ausgegangen, dass irgendwie jeder so einen 50 Zentimeter Röhrenfernseher hat? Ja, ich schätze mal, in der Mitte war es ja immer gleich, wenn du es in der Mitte positionierst, nur es ist nicht ganz so nach außen gegangen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ausklappbar war, deswegen, ne, dass du dann das an TV-Größen anpassen kannst. Ey, aber in der Not entwickeln die Spielehersteller Pappen zum Bildschirm trennen, um das zu machen. Das ist schon kurios. Wenn du in der PlayStation-Ära deine PS1 mit Linkkabel und Fernseher rankarren musstest, um da zu verbinden, haben andere Leute eben Pappen. Da haben alle Leute, ja, habe ich auch gemacht, aber das machst du nicht so oft, bis du dir einen Leistenbruch dann hebst, je nachdem, was für einen Fernseher du hast. Andere Leute spielen dann Vierspielermodus mit der Pappe, dann eben an dem Fernseher. Nee, Forsaken ist ein gutes Beispiel, aber auch für eine Sache, die es auch auf dem N64 gegeben hat. Lange Zeit, du hast es gerade angesprochen, Fabian, Sin and Punishment, eine Sache, die natürlich dadurch, dass es nie aus Japan offiziell vorher rausgekommen ist, auch eher vielen Leuten vorbehalten, weil es gab ja auch keinen klassischen Umbau, der für das N64 funktioniert. Also wenn du kein Importgerät gehabt hast, dann musstest du dich auf gut Glück verlassen, funktioniert jetzt dieses Importmodul damit oder diesen Umbau, den du gerade hast. Deshalb habe ich nie die Gelegenheit gehabt, das so japanische Original zu spielen von Sin and Punishment, bis ich es auf der Virtual Console danach geholt habe. Erzähl mal ein bisschen drüber, was war Sin and Punishment? Bringst mir jetzt ein bisschen eine blöde Situation, weil ich habe es eigentlich auch damals nicht wirklich gespielt. Du hast es aber mal angezockt. Oder hast du den zweiten immerhin gespielt? Dann ist es ein ähnliches Spiel. Der neue? Das habe ich auch mal ein bisschen angespielt. Es ist halt, naja, man läuft halt in die Bildschirmtiefe rein und ballert alles weg, so ungefähr, würde ich es jetzt mal grob zusammenfassen. Und darin erschöpfen sich dann auch fast schon meine Eindrücke vom Spiel. Es ist halt sehr bildgewaltiges Spiel und sehr, sehr aufwendig und pompös inszeniert für Nintendo-Hardware-Verhältnisse, sowohl auf Wii als auch damals auf N64. Also macht es wirklich optisch ganz gut was her. Ja, man muss sich vorstellen, es ist eben eine Mischung aus so einem typischen, ich weiß nicht, du würdest, wenn du es zuerst spielst, ein bisschen so an Space Harrier oder sowas denken. Du läufst oder fliegst quasi in die Tiefe in den Bildschirm an und dann hast du ein bisschen dieses Panzerdragoon-artige, dass du überall Sachen hast, die um dich herumfliegen und die du dann auswählst und anballerst mit deinem Zielkreuz und die dann weghaust. Und wie es dann, weil es von Treasure ist, die natürlich die Actionmeister sind in solcher Hinsicht, ist es nicht einfach nur, ein Mann läuft mit einer Kanone, da kommen Sachen und ballern sie weg, sondern du hast da ein Level, wo du dann von einem Flugzeugträger zu Flugzeugträger springst und Sachen wegballerst in der Luft und solche sehr, sehr abgedrehte, durchgeknallte Elemente, Sachen, die gewesen sind. Und es ist verglichen mit anderen N64-Spielen tonlich eben komplett anders gewesen. Es hatte diesen Sci-Fi, es hätte mehr fast schon auf PlayStation gepasst, einfach von dem Spielgefühl, von dem Look her aus und eben nicht ganz so eine N64 da gewesen. Aber es hatte eine sehr beeindruckende Grafik, Technik, Optik gehabt und war deshalb auch eins, dadurch, dass es nie im Westen rausgekommen ist, eins dieser verlorenen N64-Klassikerspiele, die man eben erst später mit der Virtual Console oder jetzt durch den offiziellen Nachfolger, der von Treasure eben, ich glaube Star Successor oder irgendwie hieß er dann Sin and Punishment für die Wii, dann rausgekommen ist. Man kann sich mittlerweile für 1200 Punkte auf der Wii Virtual Console, also mit extra Zusatzsteuer für Japan-Importspiele, die es vorher nicht gegeben hat. Es war auch komplett in Englisch, aber also englisch synchronisiert. Die Zwischensequenzen hatten eine englische Synchro mit drin, aber japanische Untertitel, die im Virtual Console-Spiel auch noch mit drin sind, die haben sie nicht rausgenommen, die japanischen Untertitel. Kann man also so genießen, wie es ist. Ein recht einzigartiges Spiel, das auch zu einer gut sortierten Japan-Bibliothek, glaube ich, dazugehört, wenn man eine vom N64 sich aufbauen will, warum auch immer man es machen sollte. Sin and Punishment, in der Reihe habe ich ein Spiel, was ich überhaupt nicht mag, aber auch sehr, sehr viele Fans gefunden hat, also in der Nische jedenfalls Fans, Bungayo. Kennt ihr das noch? Nö, wollen wir weitergehen? Ich kenne das Bungayo vom Nintendo DS. Das war halt auch so ein mega krasser Effekt. Shooter. Bei Shooter trifft es nicht wirklich, es ist mehr so ein Action-Spiel. Action-Puzzle-Shooter-Spiel, dass du von der Seite siehst und separat deinen Schuss mit dem Flieger, also du hast deinen Charakter, der herumfliegt und kannst mit dem Stick quasi deine Schussrichtung lenken, dass du dann überall hinballern kannst. Ein bisschen wie Robotron, glaube ich. Ja, okay. Genau. Aber ich habe es auch auf dem DS, entweder habe ich es nicht ganz verstanden oder, wobei, da ist eigentlich nichts dran zu verstehen, aber es hat mich auch nicht so umgehauen, muss ich ganz ehrlich Einziges sagen. Einziges Spiel, ich hatte nicht mal die Muße, es zu verkaufen, ich habe es verschenkt einfach. Dann gesagt, hey, hast du Geburtstag? Nein, trotzdem, hier, bitte sehr. Ein Bungayo für dich, ich möchte es nicht mehr sehen. N64 Action im Paradies. Die Sonne, das Meer und mega rasantes Jetski-Racing. Das hast du dir verdient. Wave Race. Wir könnten ja mal zum Thema Rennspiele wechseln. Ich fange mal an mit Wave Race. Da war das schon die ganze Zeit. Da warte ich, ne? Wart ich schon drauf, seitdem der Podcast angefangen so, hat. Sag nichts Falsches über Wave Race. Sag nichts Falsches drüber. Nee, würde ich auch nicht, sonst würde ich mich ja nicht freuen, so darüber sehr zu gut, sprechen. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir jetzt mal zum Thema Rennspiele gehen, dann möchte ich nochmal zurückgehen zu einem der Frühwerke vom N64, da wo die Welt noch in Ordnung war und man noch nicht festgestellt hat, dass dann später doch relativ wenige und auch einige ziemlich schlechte Spiele rauskommen würden. Wave Race 64 war kurz nach dem Launch dann auch schon raus und da muss ich sagen, das hat mich auf technischer Ebene fast genauso geflasht wie Mario 64, weil ich erinnere mich auch daran, dass ich vorher gelesen hatte in der Videogames oder in irgendeiner anderen Zeitschrift, dass es N64 es auch schaffen würde, mit seiner unglaublichen Hardware-Power physikalische Sachen korrekt zu simulieren. Ich erinnere mich, irgendein Redakteur hatte damals geschrieben, dass sich der Ball zum Beispiel deformieren würde, wenn er von einem Fußballer getreten wird. Und diese Art von... Ist sau wichtig, ey. Das waren auch Sachen, heute gedacht, Usus. Wow. Muss in jedem Fußballspiel drin sein. Ich glaube, ich habe auch später nachgeschaut bei International Superstar Soccer, ob der Ball sich verformt, aber es war natürlich nicht so fein, dass man das wirklich hätte erkennen können. Ich habe auf einzelne animierte Haare und Grashalme geachtet, aber ich weiß gar nicht mehr, ob die da drin gewesen sind oder nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass Wave Race diese Art von physikalischen Spielereien oder physikalischen Vorsätzen dann tatsächlich sehr gut umgesetzt hat. Also dieses Spielgefühl, da auf dem Wasser zu fahren, mit dieser, wie ich finde, auch sehr, sehr feinen und genauen Steuerung, das war einfach unglaublich gut. Das hat sich unglaublich gut angefühlt und ich kann das auch heute noch spielen, auch wenn man jetzt denkt, okay, das Wasser sieht aus wie so ein Wackelpudding und es sah dann 2 Jahre später oder 3 Jahre später auf anderen Plattformen schon viel besser und realistischer aus. Das Gefühl, da einfach wirklich auf Wasser zu fahren, habe ich so ganz selten später nochmal irgendwo wiedergefunden, auch bei anderen Serien, die es gab, wie zum Beispiel Splashdown auf den Sony-Konsolen. Das war nie so gut und ich verstehe da auch nicht. Splashdown hatte auch fast gar keine Wellen, das war auch ein Hauptgrund. Stimmt, und das wollte man ja auch, dieses Gefühl, man fährt da über so eine Welle und dann konnte man ja auch wie nannten sich die Dinger, Jetbike, so nach vorne beugen und man tauchte da so ein und wieder auf und springt ein bisschen raus. Das war einfach unglaublich toll. Und ich muss auch sagen, dass ich das GameCube-Ding, was später kam, da haben sie sich nicht mehr weiterentwickelt. Dann, da hätte ich mir wieder eine Schippe mehr erwartet, aber da ist es für mich jetzt aus heutiger Sicht so, dass ich sage, Wave Race 64 ist immer noch irgendwie das Wasserrennspiel und auch für mich, glaube ich, eins der Top 5 N64-Spiele. Da kann man dir eigentlich nicht wirklich widersprechen. Also ich würde Wave Race Blue Storm, was nachher auf dem GameCube gekommen ist, auch auf eine ähnliche Stufe setzen. Es war kein großer Schritt vorne dran, hatte aber für mich genug mitgebracht, dass ich es auch bis ohne Ende dann gespielt habe und versucht habe, dort alles zu machen. Dieses Gefühl, dass du auf dem Wasser herumfährst, wurde wirklich nicht repliziert. Es gab auf der PlayStation ja auch Versuche, dort was zu machen. Rapid Racer und wie die dort alle heißen. Rapid Racer war, glaube ich, was mit Booten. War mit Speedboats und eben die ganzen anderen Versuche. Aber ich hatte auch selten das Gefühl... Hydro Thunder war aber eher so ein Spielhallending. Hydro Thunder auch, Spielhallending auch mit Speedboats und so weiter. Wave Race war ja ursprünglich auch mal Speedboats angedacht. Man kann sich an die ersten Screenshots noch aus den Zeitschriften erinnern, bis dann Jetbikes daraus geworden sind. Aber dieses Gefühl durch den Stick, dass du wirklich das Gefühl hast, auf Wasser zu machen, eigentlich du hast dort einen Untergrund, der eigentlich keine Konstante ist. Ne? Du hast irgendwas, was sich dann... Du springst immer von jedem Buckel einer Welle zum nächsten und machst du so ditch, ditch, ditch, ditch. Aber ich konnte trotzdem dort präzise steuern in der Hinsicht, weil du konntest dich fühlen. Du konntest dich wirklich fühlen, okay, wenn ich dann hier rausgehe, wo könnte ich nochmal vernünftig eintauchen, wo ich das mache? Und dadurch... dieses Gefühl ist einzigartig eben dort gewesen bei Wave Race, wie du dann trotz diesem ganzen Teil dann präzise die Steuerung, wenn du dann zum Beispiel, wie es Nintendo eben gerne gemacht hat, in der Progression durch die Level, da gibt es den einen Level in der Mitte, immer Calm Lake, glaube ich, war das, wo das Wasser absolut eben ist. Und das hat sich schön gespiegelt. Wo das so alles schön gespiegelt ist und du wirklich wie auf Butter entlang fährst. Ja. Wo diese Stöcke dann auch im Wasser waren, diese Enten und sowas. Die Enten. Wo du dann komplett anders gefühlt hast, verglichen mit dem letzten Level, wo der Sturm richtig losgeht und du dann alles hast. Also ich hatte selten so eine Variation und wirklich ein gutes Spielgefühl dort. Und ich hab wirklich echt mich richtig dort drin fallen lassen. Ich war super traurig, dass Nintendo eben jetzt nicht mit einem weiteren dann gekommen ist nach dem GameCube-Teil, was ja ein Launch-Titel auf dem GameCube dann gewesen ist und anscheinend, glaube ich, nicht so wohl erfolgreich gewesen ist, um da noch mehr Sequels zu rechtfertigen. Vielleicht wird es mit Wii U was. Auf jeden Fall und ohne Bewegungshampelei, bitte. Nee, na wahrscheinlich muss... Oh, weißt du, wie es auf der Wii dann gewesen wäre? Balance Board? Balanceboard und du hast die Remote in der Hand so als den Griff. Ja? Also du stehst auf den beiden Sachen dann drauf und musst vielleicht noch eine Remote auf deinem Kopf balancieren, um dann noch irgendwas mit deinem... Die werden sich auf bestimmt dort was überleben. Ganz groß im Detail haben wir uns natürlich über Rennspiele auch im Rennspiel-Podcast auf Man 64 aufgelassen. Wir können aber noch mal kurz reingehen. In wo zwei Minuten, oder? Weil es gab ja de facto keine außer Funracern. Es gab jede Menge Rennspiele. Also das würde mich jetzt echt interessieren, weil ich habe ja jetzt auch vorhin noch mal ein bisschen geschaut und habe mir irgendwie die Liste aller Spiele, die es fürs N64 gab, angeschaut. Es gab echt nicht viele. Ich habe da auch kaum welche gespielt. Also mir fällt jetzt aus dem Stand... Ich zähle jetzt... Ja, oder okay, sag Tim, du. Okay, was also was mir jetzt einfällt, ist dieses Automobili Lamborghini, habe ich nie gespielt. Dann noch irgendwie Multi Racing Championships, genau. War so ein Rallye-Spiel. Das war unglaublich schlecht. Das war schlecht. Ja. Das ja. Ich ewig gehabt. Drauf gewartet. Dann gab es noch als Future Racer Extreme G, das hat mir gefallen. Und plus zwei Nachfolger, glaube ich. Das ist ja kein Rennspiel, Extreme eigentlich G. Doch, wirklich, aber okay, eine, eigentlich gehört es dazu. Also wenn wir das Feld mal weit fassen. Autorennspiele, gab es da noch irgendwelche Top Gears, Overdrive oder was? Es gab eine Handvoll Top Gears, ich muss mal gucken, welche genau es gewesen sind, aber die gehen dann auch mehr in die Richtung. Hm? Beetle Racing? Beetle Adventure Racing gab es dann. Beetle Adventure Racing, wer kauft das denn? Da war ja, der New war, Beetle gerade neu. Es war aber cool. Ja, aber wer kauft das denn mit es war New Beetle, Spiel. Ey? Beetle Adventure Racing war ein gutes Spiel dann dort gewesen. Nicht zu vergessen gab's auch Extreme G natürlich dann als Wipeout-Ersatz, bis Wipeout 64 ja. selber was gekommen ist. Was auch sehr gut war. Was auch sehr gut war. Nicht ganz so gut fand ich wie Wipeout 2097, aber das war dann persönliche Präferenz von wegen der Strecken her. Aber dann auch ein Wipeout hast du für Excitebike hast du selber dann anerwähnt. Eins meiner Lieblingsspiele auf dem N64, F-Zero X. Was auch als wirklich zwar keine Texturen gewesen, aber dafür eines der schnellsten Spiele, die ich je gezockt habe, was sehr viel Spaß gemacht hat. Episode One Racer, der Star Wars Racer. Das giltet nicht. Wieso giltet das nicht? Das ist ein guter Racer gewesen. Aber, also ich wollte jetzt nur nochmal sagen, ich meine, das sind aber auch alles jetzt Spiele, die eher unter Fun Racer oder Future schon, Racer ja. fallen. Also findest wirklich du klassische das? Autorennspiele gab es nicht. Und das Weniger, Episode ja. One Racer, also es würde mich jetzt interessieren, wenn du ausführst, Gregor, warum du das gut fandest, das war aber effektiv kein so gutes Spiel. Es hatte, also ich flüstere jetzt ins Mikro auf, wenn man das nicht hört und die Hand drüber halte, es hatte gute Grafik. Echt? Ja. Ohne Nebel? Ja doch, es war sehr flüssig, fand ich damals, oder nicht? Keine Ahnung, du. War es nicht mehr? Ach, also ich muss auch sagen, da gab es wenig, was mich gereizt hat. Ich habe irgendwie bei jeder Rennspielankündigung gehofft, dass es cool wird, aber nichts hat mich gereizt, so auch, weil das so, ja, was... Mit so markenbezogener Scheiße. Ja. Und Ridge Racer 64 hat mich damals auch nicht mehr interessiert, weil es dann eigentlich schon zu alt war. Es war dann viel zu spät für Ridge ja, Racer, genau. Leider. Also, ja. Also für mich gab es da auch nichts. Das Einzige, was ich länger gespielt habe, war eben das Extreme G. Weiß ich auch nicht warum, weil ich es halt hatte. Ich fand es auch gut. Was ich toll sonst nicht. Es war sehr breit im Mittelmaß, sagen wir mal, was Rennspiele angeht. Und Fun Racer eben auch. Handvollgeschichte, Mario Kart 64 ist klar. Diddy Kong Racing fand ich immer ja, sehr super. Super, unglaublich gut. Also tollen Story-Modus gehabt. Ja, habe ich auf beiden Richtungen durchgespielt, also auch die Mirror-Strecken dann nochmal komplett bei Diddy Kong Racing. Also zählt auch zu meinen persönlichen Favoriten, finde ich auch besser als Mario Kart 64 und komische Sachen wie Mickey's Speedway, die dann noch dazu. Da wollte ich jetzt gerade mal fragen, das soll nämlich auch sehr, sehr gut gewesen sein. War das nicht, das war sehr ähnlich wie Diddy Kong Racing, oder? Ich glaube schon. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass da auch einfach ein bisschen was mit... Das war doch auch von Rare entwickelt, oder? Ich glaube, von mit übernommen wurde einfach, wo sie einfach mal ein bisschen ausgetauscht haben, ein bisschen an den Strecken gezwackt haben. Die ich hab's einfach gespielt, so runde Ohren bekommen dann und schwarze Texturen übers Gesicht und dann war das Mickey Speedway fertig. Da haben sie vorgesagt, Diddy, komm mal her, zieh dir mal diese Maske an. So. Okay. So, damit wären wir nun am Ende des ersten Teils des N64-Podcasts angelangt. Wir haben es natürlich sehr lang und sehr breit mit bereits einigen der großen Genres auf dem N64 auseinandergesetzt. Wir haben aber noch einiges an interessanten Sachen vor uns, wie zum Beispiel Sportspiele, Prügelspiele, ein bisschen noch was über Rollenspiele, Partygames und die sonstige Hardware, die gekommen ist. Da könnt ihr schon mal sehr gespannt drauf sein im nächsten Teil. Bis dahin sage ich im Namen von Fabian und Tran tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you. 急がなければこの塔の中にゼルダ姫がいるんだ早くこのガロンドルフの手下どもを倒さなければゼルダ姫を助け出すことはできないそればかりかこの世界をジャークの王ガロンドルフに征服されてしまう ゼルダの伝説、二人の序章。僕はリンク。僕がゼルダ姫と出会ったのは、平和だったハイラル王国に不穏な空気が流れ始めた頃。そう、僕の父バンゼッタと母ロレッタが死んでしまった時だった。 無事でいてくれ、ロレッタ。 リンク、今お父さんが助けに来てくださるわよ。リンク、 ロレッタ、 あなた、 しっかりしろ。 あなた、リンクを、あなたのような立派な騎士に。 ロレッタ、ロレッタ、くそー、ガノンドロフの手下どもめ。 僕はトライフォースを守るため戦う父バンゼッタの足手まといにならないように、僕より1年前に生まれたゼルダ姫の乳母エゴロワに預けられた。 あなたはまた戦場へ。 いつ帰らぬ身になるやもしれません。しかしこの子がいては死を恐れてしまいます。騎士として死ぬためにこの子を預かっていただきたい。 バンゼッタ、 私亡き後はきっとこの子が私の意志を継いでくれるでしょう。 承知いたしました。夫アルフォンと共にリンクをお預かりいたします。 さらばだ、リンク。 父バンゼッタはハイラル王国のためにロレッタの仇を討つために旅立った。それから10年の月日が経ち、僕は父の生死も知らないまま、ただ剣を振り回すのが好きな少年へと成長していた。 まだまだ隙が甘いぞ、リンク。 右がガラ空きだぞ、リンク。 あなた、リンク、ご飯ですよ。 ああ、今行く。 突きやり。やった、やったやった。 不意を突き飛ばしようなリンク。 ああ 、ただただただただ。ああ。 あなたを相手にリンクも腕を上げたわね。 はあ、リンクは本当に筋がいい。さすがハイラル一の剣の達人、バンゼッタの息子だけはある。 ゼルダ姫はリンクは勇者になるとおっしゃっているわ。 僕はゼルダ姫のナイトだと幼い頃から言い聞かされて育った。ゼルダ姫もそう信じていた。 勇者リンクよ、もしも私が危機に陥るようなことがあったら、あなたが私を助けに来るのよ。 はい、ゼルダ姫、命に代えてもお守りいたします。 私は知恵を司る者、そしてリンクは勇気を得る者。あなたの勇気をたたえ、ここにナイトの称号を与えます。 僕とゼルダ姫のそんなやりとりを、ウバのエゴロワはいつも微笑ましく見つめていた。でも、僕は信じていたんだ。ゼルダ姫の言葉を。 リンク、こっちへいらっしゃい。 どこへ行くの、ゼルダ姫？ この扉の向こうには、伝説の宝、トライフォースが眠っているの。 トライフォース？ 力を支配する者、知恵を司る者、勇気を得る者、この三つの紋章を持つトライフォースは真の勇者のみ触れることが許されるの。 真の勇者？ そう。そしてトライフォースを得た者は唯一にして絶対の力を神から授かるのよ。 僕はゼルダ姫をお守りする力さえあれば、あとは何もいらない。 リンクは無欲なのね。でも世の中にはあなたみたいな人ばかりではないの。邪悪な王ガノンドロフもこのトライフォースを狙っているのよ。 ガノンドロフ？ そう。そしてハイラル王家の者も常にガノンドロフに侵略され、殺される危機にさらされているの。 もしもゼルダ姫がそんな目にあったら、僕は リンク、あなたこそ真の勇者です。今からこの扉を開け、あなたに勇気を授けます。 はい。 さあリンク、行きなさい。行って勇気の紋章に触れるの。 はい。僕とゼルダ姫の秘密。その時僕がこの手に触れたものが本物のトライフォースかどうか確かめる術はなかったけれど、僕は勇気を授かったのだと信じていた。それからしばらくして、あの忌まわしい出来事が起こった。 ガノンドロフ様の命によりハイラル国王を殺したのだ。 城の中にいた者全てを殺せとの命令だ。だが安心しろ、姫君は殺さない。 ガノンドロフ様に差し出すのさ。 さあ来いって。 自分だ。 離して。 僕はエゴロワに手を取られて隠れていたが、ゼルダ姫の叫び声に飛び出してしまった。 僕には勇気と力があると信じて。ゼルダ姫！ まだ城の中に生きている者がいたぞ。 生かしておいたら俺たちがガノンドロフ様に殺されるぞ。やれ！おー！ゼルダ！ リンク、逃げるのです。 やだ、ゼルダ姫を助けるんだ。 城に火をつけられた。ここで戦ってもやられるだけ。今は秘密の通路を通って城の外へ逃げるのです。 離して、ゼルダ姫を助けるんだ、助けるんだ。 お前にはまだその力はない。アルフォンの元へ行くのです。 エゴロはおばさんと僕は馬に乗り、アルフォンの元へと走った。僕を馬から下ろして、僕は奴らと戦うよ。 降りなさい。そしてまっすぐにアルフォンの元へ行き、時を待つのです。ゼルダ姫があなたの心に呼びかけてくる時を。 心に呼びかけてくる時。 リンク、真の勇者とは知恵と力、そして勇気を時と場合に応じて正しく使い分けることのできるものを言うのです。 エゴロはおばさん、 ただ闇雲に突き進むだけが勇者ではありません。気が熟するのを待つのです。 わかったよ。 これでお別れです。リンク、は っ。お別れ。エゴロはおばさん、 エゴロはおばさん。 それがエゴロはおばさんを見た最後だった。エゴロワおばさんはガノンドロフの追手たちを洞窟の中に誘い込むと、彼らともども爆死してしまった。 やだ ゼルダ姫を、そして全世界の平和を守ることのできる真の勇者だと信じて言ったんだ。悲しむことはない。いや、悲しんでいる時間があったら強くなるんだ、リンクよ。 そうだね、アルフォンおじさん。 僕の耳からエゴロワおばさんの命を奪った爆音が消える日はなかった。 いやいや、 リンクよ、もう剣の道でお前に教えることは何もない。 アルフォンおじさん、 今のお前に必要なのは剣の修行ではなく心の修行だ。 心の修行？ 憎しみに心を奪われていてはいけない。心を澄まし、ただ愛だけで心を満たす訓練をしなさい。そうすれば声なき声も聞こえてくる。 声なき声。 時を待つのです。ゼルダ姫があなたの心に呼びかけてくる時を。 うすればいいんだ。憎しみを忘れるなんて僕にはできない。母やエゴラおばさんを殺したガノンドロフを僕はどうしても憎んでしまう。 リンク、 エゴラおばさん、 真の勇者の力を忘れたの？ え？ 勇者の力、それは愛です。 その夜、僕は懐かしい声で目を覚ました。僕を長い旅路へと導く声で。 リンク！ ゼルダ！ 助けて、リンク。お願い、助けて、リンク！ 今行くよ、ゼルダ。ゼルダ。